Im 18. Jahrhundert lebte in Frankreich ein Mann, der zu den genialsten und abscheulichsten Gestalten dieser an genialen und abscheulichen Gestalten nicht armen Epoche gehörte. Seine Geschichte soll hier erzählt werden. Er hieß Jean-Baptiste Grenouille. Und wenn sein Name im Gegensatz zu den Namen anderer genialer Scheusale, wie etwa de Sade, Saint-Just, Fouché, Bonapartes und so weiter, heute in Vergessenheit geraten ist, so sicher nicht deshalb, weil Grenouille diesen berühmteren Finstermännern an Selbstüberhebung, Menschenverachtung, Immoralität, kurz an Gottlosigkeit nachgestanden hätte, sondern weil sich sein Genie und sein einziger Ehrgeiz auf ein Gebiet beschränkte, welches in der Geschichte keine Spuren hinterlässt, auf das flüchtige Reich der Gerüche. Zu der Zeit, von der wir reden, herrschte in den Städten ein für uns moderne Menschen kaum vorstellbarer Gestank. Es stanken die Straßen nach Mist, es stanken die Hinterhöfe nach Urin, es stanken die Treppenhäuser nach fauligem Holz und nach Rattendreck, die Küchen nach verdorbenen Kohl und Hammelfett, die ungelüfteten Stuben stanken nach muffigem Staub, die Schlafzimmer nach fettigen Laken, nach feuchten Federbetten und nach dem stechend süßen Duft der Nachttöpfe. Aus den Kaminen stank der Schwefel, aus den Gerbereien stanken die ätzenden Laugen, aus den Schlachthöfen stank das geronnene Blut. Die Menschen stanken nach Schweiß und nach ungewaschenen Kleidern. Aus dem Mund stanken sie nach verrotteten Zähnen, aus ihren Mägen nach Zwiebelsaft und an den Körpern, wenn sie nicht mehr ganz jung waren, nach altem Käse und nach saurer Milch und nach Geschwulstkrankheiten. Es stanken die Flüsse, es stanken die Plätze, es stanken die Kirchen, es stank unter den Brücken und in den Palästen. Der Bauer stank wie der Priester, der Handwerksgeselle wie die Meistersfrau, es stank der gesamte Adel, ja sogar der König stank. Wie ein Raubtier stank er und die Königin wie eine alte Ziege, sommers wie winters. Denn der zersetzenden Aktivität der Bakterien war im 18. Jahrhundert noch keine Grenze gesetzt. Und so gab es keine menschliche Tätigkeit, keine aufbauende und keine zerstörende, keine Äußerung des aufkeimenden oder verfallenden Lebens, die nicht von Gestank begleitet gewesen wäre. Und natürlich war in Paris der Gestank am größten, denn Paris war die größte Stadt Frankreichs. Und innerhalb von Paris wiederum gab es einen Ort, an dem der Gestank ganz besonders infernalisch herrschte. Zwischen der Rue aux Fers und der Rue de la Ferronnerie, nämlich den Cimetière des Innocents. 800 Jahre lang hatte man hierher die Toten des Krankenhauses Hôtel-Dieu und der umliegenden Pfarrgemeinden gebracht. 800 Jahre lang, Tag für Tag, die Kadaver zu Dutzenden herbeigekarrt und in lange Gräben geschüttet. 800 Jahre lang in den Grüften und Beinhäusern Knöchelchen auf Knöchelchen geschichtet. Und erst später, am Vorabend der Französischen Revolution, nachdem einige der Leichengräben gefährlich eingestürzt waren und der Gestank des überquellenden Friedhofs die Anwohner nicht mehr zu bloßen Protesten, sondern zu wahren Aufständen trieb, wurde er endlich geschlossen und aufgelassen. Wurden die Millionen Knochen und Schädel in die Katakomben von Montmartre geschaufelt. Und man errichtete an seiner Stelle einen Marktplatz für Viktualien. Hier nun am allerstinkendsten Ort des gesamten Königreichs wurde am 17. Juli 1738 Jean-Baptiste Grenouille geboren. Es war einer der heißesten Tage des Jahres. Die Hitze lag wie Blei über dem Friedhof und quetschte den nach einer Mischung aus fauligen Melonen und verbranntem Horn riechenden Verwesungsbrudem in die benachbarten Gassen. Grenouilles Mutter stand, als die Wehen einsetzten, an einer Fischbude in der Rue aux Fers und schuppte Weißlinge, die sie zuvor ausgenommen hatte. Die Fische, angeblich erst am Morgen aus der Seine gezogen, stanken bereits so sehr, dass ihr Geruch den Leichengeruch überdeckte. Grenouilles Mutter aber nahm weder den Fisch noch den Leichengeruch wahr, denn ihre Nase war gegen Gerüche im höchsten Maße abgestumpft. Und außerdem schmerzte ihr Leib, und der Schmerz tötete alle Empfänglichkeit für äußere Sinneseindrücke. Sie wollte nur noch, dass der Schmerz aufhöre. Sie wollte die eklige Geburt so rasch als möglich hinter sich bringen. Es war ihre fünfte. Alle vorhergehenden hatte sie hier an der Fischbude absolviert und alle waren Totgeburten oder Halbtotgeburten gewesen, denn das blutige Fleisch, das da herauskam, unterschied sich nicht viel von dem Fischgekröse, das da schon lag und lebte auch nicht viel mehr. Und abends wurde alles mitsammen weggeschaufelt und hinübergekarrt zum Friedhof oder hinunter zum Fluss. So sollte es auch heute sein, und Grenouilles Mutter, die noch eine junge Frau war, gerade Mitte 20, die noch ganz hübsch aussah und noch fast alle Zähne im Munde hatte und auf dem Kopf noch etwas Haar und außer der Gicht und der Syphilis und einer leichten Schwindsucht keine ernsthafte Krankheit, die noch hoffte, lange zu leben, vielleicht 5 oder 10 Jahre lang und vielleicht sogar einmal zu heiraten und wirkliche Kinder zu bekommen, als ehrenwerte Frau eines verwitweten Handwerkers oder so. Grenouilles Mutter wünschte, dass alles schon vorüber wäre. Und als die Presswehen einsetzten, hockte sie sich unter ihren Schlachttisch und gebar dort wie schon 4-mal zuvor und nabelte mit dem Fischmesser das neugeborene Ding ab. Dann aber, wegen der Hitze und des Gestanks, den sie als solchen nicht wahrnahm, sondern nur als etwas Unerträgliches, Betäubendes, wie ein Feld von Lilien oder wie ein enges Zimmer, in dem zu viel Narzissen stehen, wurde sie ohnmächtig, kippte zur Seite, fiel unter dem Tisch hervor, mitten auf die Straße und blieb dort liegen, das Messer in der Hand. Geschrei, Gerenne, im Kreis steht die glotzende Menge, man holt die Polizei. Immer noch liegt die Frau mit dem Messer in der Hand auf der Straße. Langsam kommt sie zu sich. Was ihr geschehen sei? Nichts. Was sie mit dem Messer tue? Nichts. Woher das Blut an ihren Röcken komme? Von den Fischen. Sie steht auf, wirft das Messer weg und geht davon, um sich zu waschen. Da fängt, wider Erwarten, die Geburt unter dem Schlachttisch zu schreien an. Man schaut nach, entdeckt unter einem Schwarm von Fliegen und zwischen Gekröse und abgeschlagenen Fischköpfen das Neugeborene, zerrt es heraus. Von Amts wegen wird es einer Amme gegeben, die Mutter festgenommen. Und weil sie geständig ist und ohne weiteres zugibt, dass sie das Ding bestimmt würde haben verrecken lassen, wie sie es im Übrigen schon mit 4 anderen getan habe, macht man ihr den Prozess, verurteilt sie wegen mehrfachen Kindermords und schlägt ihr ein paar Wochen später auf der Place de Grève den Kopf ab. Das Kind hatte zu diesem Zeitpunkt bereits das 3. Mal die Amme gewechselt. Keine wollte es länger als ein paar Tage behalten. Es sei zu gierig, hieß es, sauge für 2, entziehe den anderen Stillkindern die Milch und damit ihnen, den Ammen, den Lebensunterhalt, da rentables Stillen bei einem einzigen Säugling unmöglich sei. Der zuständige Polizeioffizier, ein gewisser Lafosse, war die Sache alsbald leid und wollte das Kind schon zur Sammelstelle für Findlinge und Waisen in der äußeren Rue Saint-Antoine bringen lassen, von wo aus täglich Kindertransporte ins staatliche Großfindelheim von Rouen abgingen. Da nun aber diese Transporte von Lastträgern vermittels Bastkiepen durchgeführt wurden, in welche man aus Rationalitätsgründen bis zu 4 Säuglinge gleichzeitig steckte, da deshalb die Sterberate unterwegs außerordentlich hoch war, da aus diesem Grund die Kiepenträger angehalten waren, nur getaufte Säuglinge zu befördern und nur solche, die mit einem ordnungsgemäßen Transportschein versehen waren, welcher in Rouen abgestempelt werden musste, da das Kind Grenouille aber weder getauft war noch überhaupt einen Namen besaß, den man ordnungsgemäß in den Transportschein hätte eintragen können, da es ferner seitens der Polizei nicht gut angängig gewesen wäre, ein Kind anonymiter vor den Pforten der Sammelstelle auszusetzen, was allein die Erfüllung der übrigen Formalitäten erübrigt haben würde, aus einer Reihe von Schwierigkeiten bürokratischer und verwaltungstechnischer Art also, die sich bei der Abschiebung des Kleinkinds zu ergeben schienen. Und weil im Übrigen die Zeit drängte, nahm der Polizeioffizier Lafosse von seinem ursprünglichen Entschluss wieder Abstand und gab Anweisung, den Knaben bei irgendeiner kirchlichen Institution gegen Aushändigung einer Quittung abzugeben, damit man ihn dort taufe und über sein weiteres Schicksal entscheide. Im Kloster von Saint-Merry in der Rue Saint-Martin wurde man ihn los. Er erhielt die Taufe und den Namen Jean-Baptiste. Und weil der Prior an diesem Tage gute Laune hatte und seine karitativen Fonds noch nicht erschöpft waren, ließ man das Kind nicht nach Rouen expedieren, sondern auf Kosten des Klosters, aufpäppeln. Es wurde zu diesem Beruf einer Amme namens Jeanne Bussy in der Rue Saint-Denis übergeben, welche bis auf weiteres 3 Francs pro Woche für ihre Bemühungen erhielt. Einige Wochen später stand die Amme Jeanne Bussy mit einem Henkelkorb in der Hand vor der Pforte des Klosters von Saint-Merry und sagte dem öffnenden Pater Derrier, einem etwa 50-jährigen, kahlköpfigen, leicht nach Essig riechenden Mönch, da, und stellte den Henkelkorb auf die Schwelle. »Was ist das?« sagte Derrier und beugte sich über den Korb und schnupperte daran, denn er vermutete Essbares. »Der Bastard der Kindsmörderin aus der Rue aux Fers!« Der Pater kramte mit dem Finger im Henkelkorb herum, bis er das Gesicht des schlafenden Säuglings freigelegt hatte. »Gut«, schaute aus, »rußig und wohlgenährt, weil er sich an mir vollgefressen hat, weil er mich leer gepumpt hat bis auf die Knochen. Aber damit ist jetzt Schluss. Jetzt könnt ihr ihn selber weiterfüttern, mit Ziegenmilch, mit Brei, mit Rübensaft. Er frisst alles, der Bastard.« Pater Terrier war ein gemütlicher Mann. In seine Zuständigkeit fiel die Verwaltung des klösterlichen Karitativfonds, die Verteilung von Geld an Arme und Bedürftige, und er erwartete, dass man ihm dafür Danke sagte und ihn des Weiteren nicht belästigte. Technische Einzelheiten waren ihm sehr zuwider, denn Einzelheiten bedeuteten immer Schwierigkeiten, und Schwierigkeiten bedeuteten eine Störung seiner Gemütsruhe, und das konnte er gar nicht vertragen. Er ärgerte sich, dass er die Pforte überhaupt geöffnet hatte. Er wünschte, dass diese Person ihren Henkelkorb nähme und nach Hause ginge und ihn in Ruhe ließe mit ihren Säuglingsproblemen. Langsam richtete er sich auf und sog mit einem Atemzug den Duft von Milch und käsiger Schafswolle ein, den die Amme verströmte. Es war ein angenehmer Duft. »Ich verstehe nicht, was du willst. Ich verstehe wirklich nicht, worauf du hinaus willst. Ich kann mir nur vorstellen, dass es diesem Säugling durchaus nicht schaden würde, wenn er noch geraume Zeit an deinen Brüsten läge.« »Ihm nicht«, schnarrte die Amme zurück, »aber mir. 10 Pfund habe ich abgenommen und dabei gegessen für 3. Und wofür? Für 3 Francs in der Woche.« »Ach, ich verstehe«, sagte Derrier fast erleichtert. »Ich bin im Bilde. Es geht also wieder einmal ums Geld.« »Nein«, sagte die Amme. »Doch, immer geht es ums Geld. Wenn an diese Pforte geklopft wird, geht es ums Geld. Einmal wünschte ich mir, dass ich öffnete und es stünde ein Mensch da, dem es um etwas anderes ginge. Jemand, der beispielsweise eine kleine Aufmerksamkeit vorbeibrächte, beispielsweise etwas Obst oder ein paar Nüsse. Es gibt doch im Herbst eine Menge Dinge, die man vorbeibringen könnte. Blumen vielleicht. Oder wenn bloß jemand käme und freundlich sagte, Gott zum Gruße, Pater Terrier. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, aber das werde ich wohl nie mehr erleben. Wenn's kein Bettler ist, dann ist es ein Händler. Und wenn's kein Händler ist, dann ist es ein Handwerker. Und wenn er kein Almosen will, dann präsentiert er eine Rechnung. Ich kann schon gar nicht mehr auf die Straße gehen. Wenn ich auf die Straße gehe, bin ich nach 3 Schritten umzingelt von Individuen, die Geld wollen. Nicht von mir, sagte die Amme. Aber ich sage dir eins. Du bist nicht die einzige Amme im Sprengel. Es gibt Hunderte von erstklassigen Ziehmüttern, die sich darum reißen werden, diesen entzückenden Säugling für 3 Francs pro Woche an die Brust zu legen oder ihm Brei oder Säfte oder sonstige Nährmittel einzuflößen. Dann gibt ihn einer von denen. Andererseits ist es nicht gut, ein Kind so herumzuschubsen. Wer weiß, ob es mit anderer Milch so gut gedeiht wie mit deiner. Es ist den Duft deiner Brust gewöhnt, musst du wissen, und den Schlag deines Herzens. Und abermals nahm er einen tiefen Atemzug vom warmen Dunst, den die Amme verströmte, und sagte dann, als er merkte, dass seine Worte keinen Eindruck auf sie gemacht hatten, »Nimm jetzt das Kind mit nach Hause. Ich werde die Sache mit dem Prior besprechen. Ich werde ihm vorschlagen, dir künftig 4 Francs in der Woche zu geben.« »Nein«, sagte die Amme, »also gut 5. Nein. Wie viel verlangst du denn noch?« schrie Terrier sie an. 5 Francs sind ein Haufen Geld für die untergeordnete Aufgabe, ein kleines Kind zu ernähren. »Ich will überhaupt kein Geld«, sagte die Amme. »Ich will den Bastard aus dem Haus haben.« »Aber warum denn, liebe Frau?« sagte Terrier und fingerte wieder in dem Henkelkorb herum. Er ist doch ein allerliebstes Kind. Er sieht rosa aus, er schreit nicht, er schläft gut und er ist getauft. Er ist vom Teufel besessen. Rasch zog Terrier seine Finger aus dem Korb. Unmöglich! Es ist absolut unmöglich, dass ein Säugling vom Teufel besessen ist. Ein Säugling ist kein Mensch, sondern ein Vormensch und besitzt noch keine voll ausgebildete Seele. Infolgedessen ist er für den Teufel uninteressant. Spricht er vielleicht schon? Zuckt es in ihm? Bewegt er Dinge im Zimmer? Geht ein übler Gestank von ihm aus? Er riecht überhaupt nicht, sagte die Amme. Da hast du es. Das ist ein eindeutiges Zeichen. Wenn er vom Teufel besessen wäre, müsste er stinken. Und um die Amme zu beruhigen und seinen eigenen Mut unter Beweis zu stellen, hob Terrier den Henkelkorb hoch und hielt ihn sich unter die Nase. »Ich rieche nichts Absonderliches«, sagte er, nachdem er eine Weile geschnuppert hatte. »Wirklich, nichts Absonderliches. Mir scheint allerdings, als ob da etwas aus der Windel röche.« Und er hielt ihr den Korb hin, damit sie seinen Eindruck bestätige. »Das meine ich nicht«, sagte die Amme unwirsch und schob den Korb von sich. »Ich meine nicht das, was in der Windel ist. Seine Exkremente riechen wohl. Er selbst, der Bastard selbst, riecht nicht.« »Weil er gesund ist«, rief Terrier, »weil er gesund ist. Deshalb riecht er nicht. Nur kranke Kinder riechen, das ist doch bekannt. Bekanntlich riecht ein Kind, das Blattern hat, nach Pferdedung. Und eines, welches Scharlachfieber hat, nach alten Äpfeln. Und ein schwindsüchtiges Kind, das riecht nach Zwiebeln. Er ist gesund, das ist alles, was ihm fehlt. Soll es denn stinken? Stinken denn deine eigenen Kinder?« »Nein«, sagte die Amme, »meine Kinder riechen so, wie Menschenkinder riechen sollen.« Terrier stellte den Henkelkorb vorsichtig auf den Boden zurück, denn er fühlte, wie die ersten Wallungen von Wut über die Widerborstigkeit der Person in ihm aufstiegen. Es war nicht auszuschließen, dass er im Fortgang des Disputes beide Arme zur freieren Gestik benötigte, und er wollte nicht, dass der Säugling dadurch Schaden nähme. Vorerst allerdings verknotete er seine Hände hinter dem Rücken, streckte der Amme seinen spitzen Bauch entgegen und fragte scharf, »Du behauptest also zu wissen wie ein Menschenkind, dass er immerhin auch, daran möchte ich erinnern, zumal wenn es getauft ist, ein Gotteskind ist, zu riechen habe?« »Ja«, sagte die Amme. »Und behauptest ferner, dass wenn es nicht röche, wie du meintest, dass es riechen solle, du, die Amme Jeanne Bussy aus der Rue Saint-Denis, es dann ein Kind des Teufels sei?« Er schwang die linke hinter seinem Rücken hervor und hielt ihr drohend den gebogenen Zeigefinger wie ein Fragezeichen vors Gesicht. Die Amme überlegte. Es war ihr nicht recht, dass das Gespräch mit einem Mal zu einem theologischen Verhör ausartete, bei dem sie nur unterliegen konnte. »Das will ich nicht gesagt haben«, antwortete sie ausweichend. »Ob die Sache etwas mit dem Teufel zu tun hat oder nicht, das müsst ihr selbst entscheiden, Pater Terrier. Dafür bin ich nicht zuständig. Ich weiß nur eins, das mich vor diesem Säugling graust, weil er nicht riecht, wie Kinder riechen sollen.« »Aha«, sagte Terrier befriedigt und ließ seinen Arm wieder zurückpendeln. »Das mit dem Teufel nehmen wir also wieder zurück. Gut, aber nun sage mir gefälligst, wie riecht ein Säugling denn, wenn er so riecht, wie du glaubst, dass er riechen solle? Na? Gut riecht er«, sagte die Amme. »Was heißt gut?« brüllte Terrier sie an. »Gut riecht vieles. Ein Bund Lavendel riecht gut. Suppenfleisch riecht gut. Die Gärten von Arabien riechen gut. Wie riecht ein Säugling, will ich wissen.« Die Amme zögerte. Sie wusste wohl, wie Säuglinge rochen, sie wusste es ganz genau. Sie hatte doch schon Dutzende genährt, gepflegt, geschaukelt, geküsst. Sie konnte sie nachts mit der Nase finden. Sie trug den Säuglingsgeruch selbst jetzt deutlich in der Nase. Aber sie hatte ihn noch nie mit Worten bezeichnet. »Na!« bellte Terrier und knipste ungeduldig an seinen Fingernägeln. »Also«, begann die Amme, »es ist nicht ganz leicht zu sagen, weil...« »Sie riechen nicht überall gleich, obwohl sie überall gut riechen, Pater, verstehen Sie? Also an den Füßen zum Beispiel, da riechen sie wie ein glatter, warmer Stein. Nein, eher wie Topfen oder wie Butter, wie frische Butter, ja, genau, wie frische Butter riechen sie. Und am Körper riechen sie wie eine Galette, die man in Milch gelegt hat. Und am Kopf, da oben, hinten auf dem Kopf, wo das Haar den Wirbel macht. Da, schauen Sie, Pater, da, wo bei Ihnen nichts mehr ist.« Und sie tippte Terrier, der über diesen Schwall detaillierter Dummheit für einen Moment sprachlos geworden war und gehorsam den Kopf gesenkt hatte, auf die Glatze. »Hier, genau hier, da riechen Sie am besten. Da riechen Sie nach Karamell. Das riecht so süß, so wunderbar, Pater. Sie machen sich keine Vorstellung. Wenn man sie da gerochen hat, dann liebt man sie. Ganz gleich, ob es die eigenen oder Fremde sind. Und so und nicht anders müssen kleine Kinder riechen. Und wenn sie nicht so riechen, wenn sie da oben gar nicht riechen, noch weniger als kalte Luft, so wie der da, der Bastard, dann... Sie können das erklären, wie Sie wollen, Pater, aber ich... Und sie verschränkte entschlossen die Arme unter ihrem Busen und warf einen so angeekelten Blick auf den Henkelkorb zu ihren Füßen, als enthielte er Kröten. »Ich, Jean Bussy, werde das da nicht mehr zu mir nehmen!« Pater Terrier hob langsam den gesenkten Kopf und fuhr sich ein paar Mal mit dem Finger über die Glatze, als wolle er dort Haare ordnen, legte den Finger wie zufällig unter seine Nase und schnupperte nachdenklich. »Wie Karamell?« fragte er und versuchte, seinen strengen Ton wiederzufinden. »Karamell? Was weißt du von Karamell? Hast du schon mal welches gegessen?« »Nicht direkt«, sagte die Amme, »aber ich war einmal in einem großen Hotel in der Rue Saint-Honoré und habe zugesehen, wie es gemacht wurde, aus geschmolzenem Zucker und Rahm. Es roch so gut, dass ich es nicht mehr vergessen habe.« »Ja, ja, schon recht«, sagte Terrier und entfernte den Finger von der Nase. »Bitte schweige jetzt!« Es ist für mich überaus anstrengend, mich weiterhin auf diesem Niveau mit dir zu unterhalten. Ich stelle fest, du weigerst dich, aus welchen Gründen auch immer, den dir anvertrauten Säugling Jean-Baptiste Grenouille weiter zu ernähren und erstattest ihn hier mit seinem provisorischen Vormund dem Kloster von Saint-Méry zurück. Ich finde das betrüblich, aber ich kann es wohl nicht ändern. Du bist entlassen. Damit packte er den Henkelkorb, nahm noch einen Atemzug von dem verwehenden, warmen, wolligen Milchdunst und warf das Tor ins Schloss. Dann ging er in sein Büro. Pater Terrier war ein gebildeter Mann. Er hatte nicht nur Theologie studiert, sondern auch die Philosophen gelesen und beschäftigte sich nebenbei mit Botanik und Alchemie. Er hielt einiges auf die Kraft seines kritischen Geistes. Zwar wäre er nicht so weit gegangen, wie manche es taten, die Wunder, die Orakel oder die Wahrheit der Texte der Heiligen Schrift in Frage zu stellen, auch wenn sie streng genommen mit Vernunft allein nicht zu erklären waren, ja, dieser sogar oft direkt widersprachen. Von solchen Problemen ließ er lieber seine Finger. Sie waren ihm zu ungemütlich und würden ihn nur in die peinlichste Unsicherheit und Unruhe stürzen, wo man doch gerade, um sich seiner Vernunft zu bedienen, der Sicherheit und der Ruhe bedurfte. Was er aber aufs Entschiedenste bekämpfte, waren die abergläubischen Vorstellungen des einfachen Volkes. Hexerei und Kartenlesen, Amulettgetrage, böser Blick, Beschwörungen, Vollmond, Hokuspokus und was sie sonst noch alles trieben. Es war ja tief deprimierend zu sehen, dass solche heidnischen Gebräuche nach über tausendjähriger fester Installation der christlichen Religion immer noch nicht ausgerottet waren. Auch die meisten Fälle von sogenannter Teufelsbesessenheit und Satansbündelei erwiesen sich bei näherer Betrachtung als abergläubisches Spektakel. Zwar die Existenz des Satans selbst zu leugnen, seine Macht zu bezweifeln, so weit würde Terrier nicht gehen, solche Probleme zu entscheiden, die die Grundfesten der Theologie berührten, waren andere Instanzen berufen als ein kleiner, einfacher Mönch. Auf der anderen Seite lag es klar zutage, dass wenn eine einfältige Person wie jene Amme behauptete, sie habe einen Teufelsspuk entdeckt, der Teufel nie und nimmer seine Hand im Spiel haben konnte. Gerade dass sie ihn entdeckt zu haben glaubte, war ein sicherer Beweis dafür, dass da nichts Teuflisches zu entdecken war. Denn so dumm stellte sich der Teufel auch wieder nicht an, dass er sich von der Amme Jean Bussy entlarven ließ. Und noch dazu mit der Nase. Mit dem primitiven Geruchsorgan, dem niedrigsten der Sinne. Als röche die Hölle nach Schwefel und das Paradies nach Weihrauch und Myrrhe. Schlimmster Aberglaube, wie in dunkelster, heidnischster Vorzeit, als die Menschen noch wie Tiere lebten, als sie noch keine scharfen Augen besaßen, die Farbe nicht kannten, aber Blut riechen zu können glaubten, meinten Freund von Feind zu erriechen, von kannibalischen Riesen und Werwölfen gewittert und von Erinnen gerochen zu werden und ihren scheußlichen Göttern stinkende, qualmende Brandopfer brachten. Entsetzlich! Es sieht der Narr mit der Nase mehr als mit den Augen. Und wahrscheinlich musste das Licht der gottgegebenen Vernunft noch 1000 weitere Jahre leuchten, ehe die letzten Reste des primitiven Glaubens verscheucht waren. Ach, und das arme kleine Kind, das unschuldige Wesen, liegt in seinem Korb und schlummert, ahnt nichts von den ekligen Verdächtigungen, die gegen es erhoben werden. Du röchest nicht, wie Menschenkinder riechen sollen? Wagt die unverschämte Person zu behaupten? Was sagen wir denn dazu, Duzi, Duzi? Und er wiegte den Korb sachte auf den Knien, streichelte dem Säugling mit dem Finger über den Kopf und sagte von Zeit zu Zeit Duzi, Duzi, was er für einen auf Kleinkinder zärtlich und beruhigend wirkenden Ausdruck hielt. Nach Karamell sollst du riechen, so ein Unsinn, Duzi, Duzi. Nach einer Weile zog er den Finger zurück, hielt ihn sich unter die Nase, schnupperte, roch aber nichts als das Sauerkraut, das er mittags gegessen hatte. Er zögerte einen Moment, blickte sich um, ob ihn auch niemand beobachte, hob den Korb empor, senkte seine dicke Nase hinein, ganz knapp, so dass die dünnen rötlichen Kinnshaare seine Nüstern kitzelten, schnoberte er über den Kopf des Säuglings in der Erwartung, einen Geruch aufzusaugen. Er wusste nicht so recht, wie Säuglinge am Kopf zu riechen hatten. Natürlich nicht nach Karamell, so viel stand fest, denn Karamell war ja geschmolzener Zucker. Und wie sollte ein Säugling, der bisher nur Milch getrunken hatte, nach geschmolzenem Zucker riechen? Nach Milch könnte er riechen, nach Ammenmilch. Aber er roch nicht nach Milch. Nach Haaren konnte er riechen, nach Haut und Haaren und vielleicht nach ein bisschen Kinderschweiß. Und Derrier schnupperte und stellte sich darauf ein, Haut, Haare und ein bisschen Kinderschweiß zu riechen. Aber er roch nichts. Beim besten Willen nichts. »Wahrscheinlich riecht ein Säugling nicht«, dachte er, »so wird das sein. Ein Säugling, sofern reinlich gehalten, riecht eben nicht. Genauso wenig wie er spricht, läuft oder schreibt, diese Dinge kommen erst mit dem Alter. Streng genommen strömt der Mensch sogar erst Duft aus, wenn er pubertiert, so ist das, und nicht anders.« Schreibt nicht schon Horaz, es böckelt der Jüngling, es duftet erblühend die Jungfrau wie eine weiße Narzisse? Und die Römer verstanden etwas davon. Der Menschenduft ist immer ein fleischlicher Duft, also ein sündiger Duft. Wie sollte also ein Säugling, der doch noch nicht einmal im Traume die fleischliche Sünde kennt, riechen? Wie sollte er riechen, Duzi, Duzi? »Gar nicht!« Er hatte den Korb wieder auf die Knie gestellt und hutschte ihn sachte. Das Kind schlief noch immer fest. Seine rechte Faust schaute unter der Decke hervor, klein und rot, und zuckte manchmal rührend gegen die Wange. Derrier lächelte und kam sich plötzlich sehr gemütlich vor. Für einen Moment gestattete er sich den fantastischen Gedanken, er selbst sei der Vater des Kindes. Er wäre kein Mönch geworden, sondern ein normaler Bürger, ein rechtschaffener Handwerker vielleicht, hätte ein Weib genommen, ein warmes, wollig und milchig duftendes Weib, und hätte mit ihr einen Sohn gezeugt und hutschte ihn nun hier auf seinen eigenen Knien. Sein eigenes Kind, Duzi, Duzi, Duzi. Es war ihm wohl bei diesem Gedanken. Der Gedanke hatte etwas so Ordentliches. Ein Vater hutscht seinen Sohn auf den Knien. Duzi, Duzi! Es war ein Bild so alt wie die Welt und immer ein neues und richtiges Bild, solange die Welt bestand. Ach ja, es wurde Terrier ein bisschen warm ums Herz und sentimental im Gemüt. Da erwachte das Kind. Es erwachte zuerst mit der Nase. Die winzige Nase bewegte sich. Sie zog sich nach oben und schnupperte. Sie sog die Luft ein und schnaubte sie in kurzen Stößen aus, wie bei einem unvollkommenen Niesen. Dann rümpfte sich die Nase und das Kind tat die Augen auf. Die Augen waren von unbestimmter Farbe, zwischen Austerngrau und Opalweiß cremig, von einer Art schleimigem Schleier überzogen und offenbar noch nicht sehr gut zum Sehen geeignet. Terrier hatte den Eindruck, dass sie ihn gar nicht gewahrten. Anders die Nase. Während die matten Augen des Kindes ins Unbestimmte schielten, schien die Nase ein bestimmtes Ziel zu fixieren. Und Terrier hatte das sehr sonderbare Gefühl, als sei dieses Ziel er. Seine Person, Terrier selbst. Die winzigen Nasenflügel um die zwei winzigen Löcher mitten im Gesicht des Kindes blähten sich wie eine aufgehende Blüte oder eher wie die Näpfe jener kleinen fleischfressenden Pflanzen, die man im botanischen Garten des Königs hielt. Und wie von diesen schien ein unheimlicher Sug von ihnen auszugehen. Es war Terrier, als sehe ihn das Kind mit seinen Nüstern. Als sehe es ihn scharf und prüfend an, durchdringender, als man es mit Augen könnte, als verschlänge es etwas mit seiner Nase, das von ihm, Terrier, ausging und das er nicht zurückhalten und nicht verbergen konnte. Das geruchlose Kind roch ihn schamlos ab. So war es. Es witterte ihn aus. Und er kam sich mit einem Mal stinkend vor. Nach Schweiß und Essig, nach Sauerkraut und ungewaschenen Kleidern. Er kam sich nackt und hässlich vor, wie begafft von jemandem, der seinerseits nichts von sich preisgab. Selbst durch seine Haut schien es hindurch zu riechen, in sein Innerstes hinein. Die zartesten Gefühle, die schmutzigsten Gedanken lagen bloß vor dieser gierigen, kleinen Nase, die noch gar keine rechte Nase war, sondern nur ein Stups, ein sich ständig kräuselndes und blähendes und bebendes, winziges, löchriges Organ. Terrier schauderte. Er ekelte sich. Er verzog nun seinerseits die Nase wie vor etwas Übelriechendem, mit dem er nichts zu tun haben wollte. Vorbei der anheimelnde Gedanke, es handle sich ums eigene Fleisch und Blut. Zerstoben das sentimentale Idyll von Vater und Sohn und duftender Mutter. Wie weggerissen der gemütlich umhüllende Gedankenschleier, den er sich um das Kind und sich selbst zurecht fantasiert hatte. Ein fremdes, kaltes Wesen lag auf seinen Knien, ein feindseliges Animal. Und wenn er nicht ein so besonnener und von Gottesfurcht und rationaler Einsicht geleiteter Charakter gewesen wäre, so hätte er es in einem Anflug von Ekel wie eine Spinne von sich geschleudert. Mit einem Ruck stand Terrier auf und setzte den Korb auf den Tisch. Er wollte das Ding loshaben, möglichst schnell, möglichst gleich, möglichst sofort. Und da begann es zu schreien. Es kniff die Augen zusammen, riss seinen roten Schlund auf und kreischte so widerwärtig schrill, dass Terrier das Blut in den Adern erstarrte. Er schüttelte den Korb mit ausgestreckter Hand und schrie, Duzi, Duzi, um das Kind zum Schweigen zu bringen. Aber es brüllte nur noch lauter und wurde ganz blau im Gesicht und sah aus, als wolle es vor Brüllen zerplatzen. Weg damit, dachte Terrier, augenblicklich weg mit diesem Teufel, wollte er sagen und riss sich zusammen und verkniff es sich. Weg mit diesem Unhold, mit diesem unerträglichen Kind. Aber wohin? Er kannte ein Dutzend Ammen und Waisenhäuser im Quartier, aber das war ihm zu nah, zu dicht auf der Haut war ihm das. Weiter weg musste das Ding, so weit, dass man's nicht hörte, so weit, dass man's ihm nicht jede Stunde wieder vor die Türe stellen konnte. Nach Möglichkeit musste es in einen anderen Sprengel, ans andere Ufer, noch besser, am allerbesten Extramuros, in den Faubourg Saint-Antoine, das war's. Dahin kam der schreiende Balg, weit nach Osten, jenseits der Bastille, wo man nachts die Tore schloss. Und er raffte seine Soutane und ergriff den brüllenden Korb und rannte davon, rannte durch das Gassengewirr zur Rue du Faubourg Saint-Antoine, die Seine hinauf nach Osten, zur Stadt hinaus, weit, weit hinaus, bis zur Rue de Charonne und diese fast bis zum Ende, wo er in der Nähe des Klosters der Madeleine de Trenel die Adresse einer gewissen Madame Gaillard kannte, welche Kostkinder jeglichen Alters und jeglicher Art aufnahm, solange nur jemand dafür zahlte. Und dort gab er das immer noch schreiende Kind ab, zahlte für ein Jahr im Voraus und floh zurück in die Stadt, warf im Kloster angekommen seine Kleider wie etwas Beflecktes ab, wusch sich von Kopf bis Fuß und kroch in seiner Kammer ins Bett. wo er viele Kreuze schlug, lange betete und endlich erleichtert einschlief. Madame Gaillard, obwohl noch keine 30 Jahre alt, hatte das Leben schon hinter sich. Äußerlich sah sie so alt aus, wie es ihrem wirklichen Alter entsprach, und zugleich doppelt und dreimal und hundertmal so alt, nämlich wie die Mumie eines Mädchens. Innerlich aber war sie längst tot. Als Kind hatte sie von ihrem Vater einen Schlag mit dem Feuerhaken über die Stirn bekommen, knapp oberhalb der Nasenwurzel, und seither den Geruchssinn verloren und jedes Gefühl für menschliche Wärme und menschliche Kälte und überhaupt jede Leidenschaft. Zärtlichkeit war ihr mit diesem einen Schlag ebenso fremd geworden wie Abscheu, Freude so fremd wie Verzweiflung. Sie empfand nichts, als sie später einen Mann beschlief, und ebenso nichts, als sie ihre Kinder gebar. Sie trauerte nicht über die, die ihr starben, und freute sich nicht an denen, die ihr blieben. Als ihr Mann sie prügelte, zuckte sie nicht, und sie verspürte keine Erleichterung, als er im Hotel Dieu an der Cholera starb. Die zwei einzigen Sensationen, die sie kannte, waren eine ganz leichte Gemütsverdüsterung, wenn die monatliche Migräne nahte, und eine ganz leichte Gemütsaufhellung, wenn die Migräne wieder wich. Sonst spürte diese abgestorbene Frau nichts. Auf der anderen Seite, oder vielleicht gerade wegen ihrer vollkommenen Emotionslosigkeit, besaß Madame Gaillard einen gnadenlosen Ordnungs- und Gerechtigkeitssinn. Sie bevorzugte keines der ihr anvertrauten Kinder und benachteiligte keines. Sie verabreichte 3 Mahlzeiten am Tag und keinen kleinsten Happen mehr. Sie windelte die Kleinen 3 am Tag und nur bis zum 2. Geburtstag. Wer danach noch in die Hosen schiss, erhielt eine vorwurfsvolle Ohrfeige und 1 Mahlzeit weniger. Exakt die Hälfte des Kostgelds verwandte sie für die Zöglinge, exakt die Hälfte behielt sie für sich. Sie versuchte in billigen Zeiten nicht ihren Gewinn zu erhöhen, aber sie legte in harten Zeiten nicht einen einzigen Soll zu, auch nicht, wenn es auf Leben und Tod ging. Das Geschäft hätte sich sonst für sie nicht mehr gelohnt. Sie brauchte das Geld. Sie hatte sich das ganz genau ausgerechnet. Im Alter wollte sie sich eine Rente kaufen und darüber hinaus noch so viel besitzen, dass sie es sich leisten konnte, zu Hause zu sterben und nicht im Hotel Dieu zu verrecken wie ihr Mann. Sein Tod selbst hatte sie kalt gelassen, aber ihr graute vor diesem öffentlichen, gemeinsamen Sterben mit Hunderten von fremden Menschen. Sie wollte sich einen privaten Tod leisten und dazu brauchte sie die volle Marge vom Kostgeld. Zwar, es gab Winter, da starben ihr von den 2 kleinen Pensionären 3 oder 4. Doch damit lag sie immer noch erheblich besser als die meisten anderen privaten Ziehmütter und übertraf die großen staatlichen oder kirchlichen Findelhäuser, deren Verlustquote oft 9/10 betrug, bei weitem. Es gab ja auch viel Ersatz. Paris produzierte im Jahr über 10.000 neue Findelkinder, Bastarde und Waisen. So ließ sich mancher Ausfall verschmerzen. Für den kleinen Grenouille war das Etablissement der Madame Gaillard ein Segen. Wahrscheinlich hätte er nirgendwo anders überleben können. Hier aber, bei dieser seelenarmen Frau, gedieh er. Er besaß eine zähe Konstitution. Wer wie er die eigene Geburt im Abfall überlebt hatte, ließ sich nicht mehr so leicht aus der Welt bugsieren. Er konnte tagelang wässrige Suppen essen, er kam mit der dünnsten Milch aus, vertrug das faulste Gemüse und verdorbenes Fleisch. Im Verlauf seiner Kindheit überlebte er die Masern, die Ruhr, die Windpocken, die Cholera, einen 6-Meter-Sturz in einen Brunnen und die Verbrühung der Brust mit kochendem Wasser. Zwar trug er Narben davon und Schrunde und Grind und einen leicht verkrüppelten Fuß, der ihn hatschen machte. Aber er lebte. Er war zäh wie ein resistentes Bakterium und genügsam wie ein Zeck, der still auf einem Baum sitzt und von einem winzigen Blutströpfchen lebt, das er vor Jahren erbeutet hat. Ein minimales Quantum an Nahrung und Kleidung brauchte er für seinen Körper, für seine Seele braucht er nichts. Geborgenheit, Zuwendung, Zärtlichkeit, Liebe oder wie die ganzen Dinge hießen, deren ein Kind angeblich bedurfte, waren dem Kinde Grenouille völlig entbehrlich. Vielmehr, so scheint uns, hatte er sie sich selbst entbehrlich gemacht, um überhaupt leben zu können, von Anfang an. Der Schrei nach seiner Geburt, der Schrei unter dem Schlachttisch hervor, mit dem er sich in Erinnerung und seine Mutter aufs Schafott gebracht hatte, war kein instinktiver Schrei nach Mitleid und Liebe gewesen. Es war ein wohlerwogener, fast möchte man sagen, ein reiflich erwogener Schrei gewesen, mit dem sich das Neugeborene gegen die Liebe und dennoch für das Leben entschieden hatte. Unter den obwaltenden Umständen war dieses ja auch nur ohne jene möglich. Und hätte das Kind beides gefordert, so wäre es zweifellos alsbald elend zugrunde gegangen. Es hätte damals allerdings auch die zweite ihm offenstehende Möglichkeit ergreifen und schweigen und den Weg von der Geburt zum Tode ohne den Umweg über das Leben wählen können. Und es hätte damit der Welt und sich selbst eine Menge Unheil erspart. Um aber so bescheiden abzutreten, hätte es eines Mindestmaßes an eingeborener Freundlichkeit bedurft. Und die besaß Grenouille nicht. Er war von Beginn an ein Scheusal. Er entschied sich für das Leben aus reinem Trotz und aus reiner Boshaftigkeit. Selbstverständlich entschied er sich nicht, wie ein erwachsener Mensch sich entscheidet, der seine mehr oder weniger große Vernunft und Erfahrung gebraucht, um zwischen verschiedenen Optionen zu wählen. Aber er entschied sich doch vegetativ. So wie eine weggeworfene Bohne entscheidet, ob sie nun keimen soll oder ob sie es besser bleiben lässt. Oder wie jener Zeck auf dem Baum, dem doch das Leben nichts anderes zu bieten hat als ein immerwährendes Überwintern. Der kleine, hässliche Zeck, der seinen bleigrauen Körper zur Kugel formt, um der Außenwelt die geringstmögliche Fläche zu bieten, der seine Haut glatt und derb macht, um nichts zu verströmen, kein bisschen von sich hinaus zu transpirieren, der Zeck, der sich extra klein und unansehnlich macht, damit niemand ihn sehe und zertrete, der einsame Zeck, der in sich versammelt auf seinem Baume hockt, blind, taub und stumm und nur wittert. Jahrelang wittert, meilenweit, das Blut vorüberwandernder Tiere, die er aus eigener Kraft niemals erreichen wird. Der Zeck könnte sich fallen lassen. Er könnte sich auf den Boden des Waldes fallen lassen, mit seinen 6 winzigen Beinchen ein paar Millimeter dahin und dorthin kriechen und sich unter das Laub zum Sterben legen. Es wäre nicht schade um ihn, weiß Gott nicht. Aber der Zeck, bockig, stur und eklig, bleibt hocken. Und lebt und wartet, wartet, bis ihm der höchst unwahrscheinliche Zufall das Blut in Gestalt eines Tieres direkt unter den Baum treibt. Und dann erst gibt er seine Zurückhaltung auf, lässt sich fallen und krallt und bohrt und beißt sich in das fremde Fleisch. So ein Zeck war das Kind Grenouille. Es lebte in sich selbst verkapselt und wartete auf bessere Zeiten. An die Welt gab es nichts ab als seinen Kot. Kein Lächeln, keinen Schrei, keinen Glanz des Auges, nicht einmal einen eigenen Duft. Jede andere Frau hätte dieses monströse Kind verstoßen. Nicht so Madame Geier. Sie roch ja nicht, dass es nicht roch. Und sie erwartete keine seelische Regung von ihm, weil ihre eigene Seele versiegelt war. Die anderen Kinder dagegen spürten sofort, was es mit Grenouille auf sich hatte. Vom ersten Tag an war ihnen der Neue unheimlich. Sie mieden die Kiste, in der er lag, und rückten auf ihren Schlafgestellen enger zusammen, als wäre es kälter geworden im Zimmer. Die Jüngeren schrien manchmal des Nachts. Ihnen war, als zöge ein Windzug durch die Kammer. Andere träumten, es nehme ihnen etwas den Atem. Einmal taten sich die Älteren zusammen, um ihn zu ersticken. Sie häuften Lumpen und Decken und Stroh auf sein Gesicht und beschwerten das Ganze mit Ziegeln. Als Madame Gaillard ihn am nächsten Morgen ausgrub, war er zerknautscht und zerdrückt und blau, aber nicht tot. Sie versuchten es noch ein paar Mal, vergebens. Ihn direkt zu erwürgen, am Hals, mit eigenen Händen oder ihm Mund oder Nase zu verstopfen, was eine sicherere Methode gewesen wäre, das wagten sie nicht. Sie wollten ihn nicht berühren. Sie ekelten sich vor ihm, wie vor einer dicken Spinne, die man nicht mit eigener Hand zerquetschen will. Als er größer wurde, gaben sie die Mordanschläge auf. Sie hatten wohl eingesehen, dass er nicht zu vernichten war. Stattdessen gingen sie ihm aus dem Weg, liefen davon, hüteten sich in jedem Fall vor Berührung. Sie hassten ihn nicht. Sie waren auch nicht eifersüchtig oder futterneidisch auf ihn. Für solche Gefühle hätte es im Hause Gaillard nicht den geringsten Anlass gegeben. Es störte sie ganz einfach, dass er da war. Sie konnten ihn nicht riechen. Sie hatten Angst vor ihm. Dabei besaß er objektiv gesehen gar nichts Angsteinflößendes. Er war, als er heranwuchs, nicht besonders groß, nicht stark, zwar hässlich, aber nicht so extrem hässlich, dass man vor ihm hätte erschrecken müssen. Er war nicht aggressiv, nicht link, nicht hinterhältig. Er provozierte nicht. Er hielt sich lieber abseits. Auch seine Intelligenz schien alles andere als fürchterlich zu sein. Erst mit 3 Jahren begann er, auf 2 Beinen zu stehen. Sein erstes Wort sprach er mit 4. Es war das Wort Fische, das in einem Moment plötzlicher Erregung aus ihm hervorbrach, wie ein Echo, als von ferne ein Fischverkäufer die Rue de Charonne heraufkam und seine Ware ausschrie. Die nächsten Wörter, deren er sich entäußerte, waren Pelargonie, Ziegenstall, Wirsing und Jacques Loreur, letzteres der Name eines Gärtnergehilfen des nahegelegenen Stifts der Fille de la Croix, der bei Madame Gaillard gelegentlich gröbere und gröbste Arbeiten verrichtete und sich dadurch auszeichnete, dass er sich im Leben noch kein einziges Mal gewaschen hatte. Mit den Zeitwörtern, den Adjektiven und Füllwörtern hatte er es weniger. Bis auf Ja und Nein, die er übrigens sehr spät zum ersten Mal aussprach, gab er nur Hauptwörter, ja eigentlich nur Eigennamen von konkreten Dingen, Pflanzen, Tieren und Menschen von sich. Und auch nur dann, wenn ihm diese Dinge, Pflanzen, Tiere oder Menschen, unversehens geruchlich überwältigten. In der Märzsonne auf einem Stapel Buchenscheide sitzend, die in der Wärme knackten, war es, dass er zum ersten Mal das Wort Holz aussprach. Er hatte 100-mal zuvor schon Holz gesehen, das Wort schon 100-mal gehört, er verstand es auch, war er doch im Winter oft hinausgeschickt worden, um Holz zu holen, aber der Gegenstand Holz war ihm nie interessant genug vorgekommen, als dass er sich die Mühe gegeben hätte, seinen Namen auszusprechen. Das geschah erst an jenem Märztag, als er auf dem Stapel saß. Der Stapel war wie eine Bank an der Südseite des Schuppens von Madame Gaillard unter einem überhängenden Dach aufgeschichtet. Brenzlig süß rochen die obersten Scheite, musig duftete es aus der Tiefe des Stapels herauf und von der Fichtenwand des Schuppens fiel in der Wärme brüseliger Harzduft ab. Grenouille saß mit ausgestreckten Beinen auf dem Stapel, den Rücken gegen die Schuppenwand gelehnt. Er hatte die Augen geschlossen und rührte sich nicht. Er sah nichts, er hörte und spürte nichts. Er roch nur den Duft des Holzes, der um ihn herum aufstieg und sich unter dem Dach wie unter einer Haube fing. Er trank diesen Duft, er ertrank darin, imprägnierte sich damit bis in die letzte innerste Pore, wurde selbst Holz, wie eine hölzerne Puppe, wie ein Pinocchio, lag er auf dem Holzstoß wie tot, bis er nach langer Zeit, vielleicht nach einer halben Stunde erst, das Wort Holz hervorwürgte. Als sei er angefüllt mit Holz bis über beide Ohren, als stünde ihm das Holz schon bis zum Hals, als habe er den Bauch, den Schlund, die Nase übervoll von Holz. So kotzte er das Wort heraus, und das brachte ihn zu sich. Er rettete ihn, kurz bevor die überwältigende Gegenwart des Holzes selbst, sein Duft, ihn zu ersticken drohte. Er rappelte sich auf, rutschte von dem Stapel herunter und wankte wie auf hölzernen Beinen davon. Noch Tage später war er von dem intensiven Geruchserlebnis ganz benommen und brabbelte, wenn die Erinnerung daran zu kräftig in ihm aufstieg, beschwörend Holz, Holz vor sich hin. So lernte er sprechen. Mit Wörtern, die keinen riechenden Gegenstand bezeichneten, mit abstrakten Begriffen, also vor allem ethischer und moralischer Natur, hatte er die größten Schwierigkeiten. Er konnte sie nicht behalten. Verwechselte sie, verwendete sie noch als Erwachsener, ungern und oft falsch. Recht, Gewissen, Gott, Freude, Verantwortung, Demut, Dankbarkeit und so weiter. Was damit ausgedrückt sein sollte, war und blieb ihm schleierhaft. Andererseits hätte die gängige Sprache schon bald nicht mehr ausgereicht, all jene Dinge zu bezeichnen, die er als olfaktorische Begriffe in sich versammelt hatte. Bald roch er nicht mehr bloß Holz, sondern Holzsorten. Ahornholz, Eichenholz, Kiefernholz, Ulmenholz, Birnbaumholz, altes, junges, morsches, mudriges, musiges Holz, ja sogar einzelne Holzscheite, Holzsplitter und Holzbrösel. Und roch sie als so deutlich unterschiedene Gegenstände, wie andere Leute sie nicht mit Augen hätten unterscheiden können. Ähnlich erging es ihm mit anderen Dingen. Dass jenes weiße Getränk, welches Madame Gaillard allmorgendlich ihren Zöglingen verabreichte, durchweg als Milch bezeichnet wurde, wo es doch nach Grenouilles Empfinden jeden Morgen durchaus anders roch und schmeckte, je nachdem, wie warm es war, von welcher Kuh es stammte, was diese Kuh gefressen hatte, wie viel Rahm man ihm belassen hatte und so fort. Das Rauch, das ein von 100 Einzeldüften schillerndes, Minuten, ja sekundenweise sich wandelndes und zu neuer Einheit mischendes Geruchsgebilde wie der Rauch des Feuers nur eben jenen einen Namen Rauch besaß, das Erde, Landschaft, Luft, die von Schritt zu Schritt und von Atemzug zu Atemzug von anderem Geruch erfüllt und damit von anderer Identität beseelt waren, dennoch nur mit jenen drei plumpen Wörtern bezeichnet sein sollten. All diese grotesken Missverhältnisse zwischen dem Reichtum der geruchlich wahrgenommenen Welt und der Armut der Sprache ließen den Knaben Grenouilles am Sinn der Sprache überhaupt zweifeln. Und er bequemte sich zu ihrem Gebrauch nur, wenn es der Umgang mit anderen Menschen unbedingt erforderlich machte. Mit 6 Jahren hatte er seine Umgebung olfaktorisch vollständig erfasst. Es gab im Hause der Madame Gaillard keinen Gegenstand, in der nördlichen Rue de Charonne keinen Ort, keinen Menschen, keinen Stein, Baum, Strauch oder Lattenzaun, keinen noch so kleinen Flecken, den er nicht geruchlich kannte, wiedererkannte und in der jeweiligen Einmaligkeit fest im Gedächtnis verwahrte. 10.000, 100.000 spezifische Eigengerüche hatte er gesammelt und hielt sie zu seiner Verfügung so deutlich, so beliebig, dass er sich nicht nur ihrer erinnerte, wenn er sie wieder roch, sondern dass er sie tatsächlich roch, wenn er sich ihrer wieder erinnerte. Ja, mehr noch, dass er sie sogar in seiner bloßen Fantasie untereinander neu zu kombinieren verstand und dergestalt in sich Gerüche erschuf, die es in der wirklichen Welt gar nicht gab. Es war, als besäße er ein riesiges, selbsterlerntes Vokabular von Gerüchen, das ihn befähigte, eine schier beliebig große Menge neuer Geruchssätze zu bilden. Und dies in einem Alter, da andere Kinder mit den ihnen mühsam eingetrichterten Wörtern die ersten zur Beschreibung der Welt höchst unzulänglichen konventionellen Sätze stammelten. Am ehesten war seine Begabung vielleicht der eines musikalischen Wunderkindes vergleichbar, das den Melodien und Harmonien das Alphabet der einzelnen Töne abgelauscht hatte und nun selbst vollkommen neue Melodien und Harmonien komponierte. Mit dem Unterschied freilich, dass das Alphabet der Gerüche ungleich größer und differenzierter war als das der Töne. Und mit dem Unterschied ferner, dass sich die schöpferische Tätigkeit des Wunderkinds Grenouilles allein in seinem Innern abspielte und von niemandem wahrgenommen werden konnte, als nur von ihm selbst. Nach außen hin wurde er immer verschlossener. Am liebsten streifte er allein durch den nördlichen Faubourg Saint-Antoine, durch Gemüsegärten, Weinfelder, über Wiesen. Manchmal kehrte er abends nicht nach Hause zurück, blieb tagelang verschollen. Die fällige Züchtigung mit dem Stock ertrug er ohne Schmerzensäußerung. Hausarrest, Essensentzug, Strafarbeit konnten sein Benehmen nicht ändern. Ein 1,5-jähriger sporadischer Besuch der Pfarrschule von Notre-Dame de Bon Secours blieb ohne erkennbare Wirkung. Er lernte ein bisschen buchstabieren und den eigenen Namen schreiben, sonst nichts. Sein Lehrer hielt ihn für schwachsinnig. Madame Gaillard hingegen fiel auf, dass er bestimmte Fähigkeiten und Eigenheiten besaß, die sehr ungewöhnlich, um nicht zu sagen übernatürlich waren, so schien ihm die kindliche Angst vor der Dunkelheit und der Nacht völlig fremd zu sein. Man konnte ihn jederzeit zu einer Besorgung in den Keller schicken, wohin sich die anderen Kinder kaum mit einer Lampe wagten, oder hinaus zum Schuppen zum Holz holen bei stockfinsterer Nacht. Und nie nahm er ein Licht mit und fand sich doch zurecht und brachte sofort das Verlangte, ohne einen falschen Griff zu tun, ohne zu stolpern oder etwas umzustoßen. Noch merkwürdiger freilich erschien es, dass er, wie Madame Gaillard festgestellt zu haben glaubte, durch Papier, Stoff, Holz, ja sogar durch festgemauerte Wände und geschlossene Türen hindurch zu sehen vermochte. Er wusste, wie viel und welche Zöglinge sich im Schlafraum aufhielten, ohne ihn betreten zu haben. Er wusste, dass eine Raupe im Blumenkohl steckte, ehe der Kopf zerteilt war. Und einmal, als sie ihr Geld so gut versteckt hatte, dass sie es selbst nicht mehr wiederfand, sie änderte ihre Verstecke, deutete er, ohne eine Sekunde zu suchen, auf eine Stelle hinter dem Kaminbalken und siehe, da war es. Sogar in die Zukunft konnte er sehen, indem er nämlich den Besuch einer Person lange vor ihrem Eintreffen ankündigte oder das Nahen eines Gewitters unfehlbar vorauszusagen wusste, ehe noch das kleinste Wölkchen am Himmel stand. Dass er dies alles freilich nicht sah, nicht mit Augen sah, sondern mit seiner immer schärfer und präziser riechenden Nase erwitterte, die Raupe im Kohl, das Geld hinterm Balken, die Menschen durch Wände hindurch und über eine Entfernung von mehreren Straßenzügen hinweg. Darauf wäre Madame Gaillard im Traume nicht gekommen, auch wenn jener Schlag mit dem Feuerhaken ihren Olfaktorius unbeschädigt gelassen hätte. Sie war davon überzeugt, der Knabe müsse, Schwachsinn hin oder her, das zweite Gesicht besitzen. Und da sie wusste, dass Zwiegesichtige Unheil und Tod anziehen, wurde er ihr unheimlich. Noch unheimlicher, geradezu unerträglich, war ihr der Gedanke, mit jemandem unter einem Dach zu leben, der die Gabe hatte, sorgfältig verstecktes Geld durch Wände und Balken hindurch zu sehen. Und als sie diese entsetzliche Fähigkeit Grenouilles entdeckt hatte, trachtete sie danach, ihn loszuwerden. Und es traf sich gut, dass etwa um die gleiche Zeit, Grenouilles war 8 Jahre alt, das Kloster von Saint-Merry seine jährlichen Zahlungen ohne Angabe von Gründen einstellte. Madame mahnte nicht nach. Anstandshalber wartete sie noch eine Woche, und als das fällige Geld dann immer noch nicht eingetroffen war, nahm sie den Knaben bei der Hand und ging mit ihm in die Stadt. In der Rue de la Mortellerie, nahe dem Fluss, kannte sie einen Gerber namens Grimal, der notorischen Bedarf an jugendlichen Arbeitskräften hatte, nicht an ordentlichen Lehrlingen oder Gesellen, sondern an billigen Kulis. Es gab nämlich in dem Gewerbe Arbeiten, das Entfleischen verwesender Tierhäute, das Mischen von giftigen Gerb- und Färbebrühen, das Ausbringen ätzender Lohen, die so lebensgefährlich waren, dass ein verantwortungsbewusster Meister nach Möglichkeit nicht seine gelernten Hilfskräfte dafür verwendete, sondern arbeitsloses Gesindel, Herumtreiber oder eben herrenlose Kinder, nach denen im Zweifelsfalle niemand mehr fragte. Natürlich wusste Madame Gaillard, dass Grenouille in Grimals Gerberwerkstatt nach menschlichem Ermessen keine Überlebenschance besaß, aber sie war nicht die Frau, sich darüber Gedanken zu machen. Ihre Pflicht hatte sie ja getan. Das Pflegeverhältnis war beendet. Was mit dem Zögling weiterhin geschah, ging sie nichts an. Wenn er durchkam, so war's gut. Wenn er starb, so war's auch gut. Hauptsache, alles ging rechtens zu. Und so ließ sie sich von Monsieur Grimal die Übergabe des Knaben schriftlich bestätigen, quittierte ihrerseits den Erhalt von 15 Francs Provision und machte sich wieder auf nach Hause in die Rue de Charonne. Sie verspürte nicht den geringsten Anflug eines schlechten Gewissens. Im Gegenteil glaubte sie, nicht nur rechtens, sondern auch gerecht gehandelt zu haben, denn der Verbleib eines Kindes, für das niemand zahlte, wäre ja notwendigerweise zu Lasten der anderen Kinder gegangen oder sogar zu ihren eigenen Lasten und hätte womöglich die Zukunft der anderen Kinder gefährdet oder sogar ihre eigene Zukunft, das heißt ihren eigenen abgeschirmten privaten Tod, der das Einzige war, was sie sich im Leben noch wünschte. Da wir Madame Gaillard an dieser Stelle der Geschichte verlassen und ihr auch später nicht mehr wieder begegnen werden, wollen wir in ein paar Sätzen das Ende ihrer Tage schildern. Madame, obwohl als Kind schon innerlich gestorben, wurde zu ihrem Unglück sehr, sehr alt. Anno 1782, mit fast 70 Jahren, gab sie ihr Gewerbe auf, kaufte sich, wie vorgehabt, in eine Rente ein, saß in ihrem Häuschen und wartete auf den Tod. Der Tod kam aber nicht. Statt seiner kam etwas, womit kein Mensch auf der Welt hätte rechnen können und was es im Lande noch nie gegeben hatte, nämlich eine Revolution. Das heißt, eine rasante Umwandlung sämtlicher gesellschaftlicher, moralischer und transzendentaler Verhältnisse. Zunächst hatte diese Revolution keine Auswirkungen auf Madame Gaillards persönliches Schicksal. Dann aber, sie war nun fast 80, hieß es mit einem Mal, ihr Rentengeber habe emigrieren müssen, sei enteignet und sein Besitz an einen Hosenfabrikanten versteigert worden. Es sah eine Weile lang noch so aus, als habe auch dieser Wandel noch keine fatalen Auswirkungen für Madame Gaillard, denn der Hosenfabrikant zahlte weiterhin pünktlich die Rente. Aber dann kam der Tag, da sie ihr Geld nicht mehr in harter Münze, sondern in Form von kleinen bedruckten Papierblättchen erhielt. Und das war der Anfang ihres materiellen Endes. Nach Verlauf von 2 Jahren reichte die Rente nicht einmal mehr aus, das Feuerholz zu bezahlen. Madame sah sich gezwungen, ihr Haus zu verkaufen, zu lächerlich geringem Preis, denn es gab plötzlich außer ihr Tausende von anderen Leuten, die ihr Haus ebenfalls verkaufen mussten. Und wieder bekam sie als Gegenwert nur diese blöden Blättchen. Und wieder waren sie nach 2 Jahren so gut wie nichts mehr wert. Und im Jahre 1797, sie ging nun auf die 90 zu, hatte sie ihr gesamtes, in mühevoller säkularer Arbeit zusammengescharrtes Vermögen verloren und hauste in einer winzigen, möblierten Kammer in der Rue de Coquille. Und nun erst, mit 20-jähriger Verspätung, kam der Tod herbei und kam in Gestalt einer langwierigen Geschwulstkrankheit, die Madame an der Kehle packte und ihr erst den Appetit und dann die Stimme raubte, so dass sie mit keinem Wort Einspruch erheben konnte, als sie ins Hotel Dieu fortgeschafft wurde. Dort brachte man sie in den gleichen, von hunderten todkranker Menschen bevölkerten Saal, in dem schon ihr Mann gestorben war, steckte sie in ein Gemeinschaftsbett zu 5 anderen alten, wildfremden Weibern, körperdicht, Leib an Leib lagen sie, und ließ sie dort 3 Wochen lang in aller Öffentlichkeit sterben. Dann wurde sie in einen Sack genäht, um 4 Uhr früh, nebst 50 anderen Leichen, auf einen Transportkarren geworfen und unter dem dünnen Gebimmel eines Glöckchens zum neu begründeten Friedhof von Clamart, 1 Meile vor den Toren der Stadt, gefahren und dort in einem Massengrab zur letzten Ruhe gebettet, unter einer dicken Schicht von ungelöschtem Kalk. Das war im Jahre 1799. Gott sei Dank ahnte Madame nichts von diesem ihr bevorstehenden Schicksal, als sie an jenem Tag des Jahres 1746 nach Hause ging und den Knaben Grenouille und unsere Geschichte verließ. Sie hätte womöglich ihren Glauben an die Gerechtigkeit verloren und damit an den einzigen ihr begreiflichen Sinn des Lebens. Mit dem ersten Blick, den er auf Monsieur Grimald geworfen, nein, mit dem ersten witternden Atemzug, den er von Grimalds Geruchsaura eingesogen hatte, wusste Grenouille, dass dieser Mann imstande war, ihn bei der geringsten Unbotmäßigkeit zu Tode zu prügeln. Sein Leben galt gerade noch so viel wie die Arbeit, die er verrichten konnte. Es bestand nur noch aus der Nützlichkeit, die Grimald ihm beimaß. Und so kuschte Grenouille, ohne auch nur ein einziges Mal den Versuch einer Auflehnung zu machen. Von einem Tag zum anderen verkapselte er wieder die ganze Energie seines Trotzes und seiner Widerborstigkeit in sich selbst, verwendete sie allein dazu, auf zeckenhafte Manier die Epoche der bevorstehenden Eiszeit zu überdauern. Zäh, genügsam, unauffällig, das Licht der Lebenshoffnung auf kleinster, aber wohlbehüteter Flamme haltend. Er war nun ein Muster an Fügsamkeit, Anspruchslosigkeit und Arbeitswillen, gehorchte aufs Wort, nahm mit jeder Speise vorlieb. Abends ließ er sich brav in einen seitlich an die Werkstatt gebauten Verschlag sperren, in dem Gerätschaften aufbewahrt wurden und eingesalzene Rohhäute hingen. Hier schlief er auf dem blanken, gestampften Erdboden. Tagsüber arbeitete er, solange es hell war. Im Winter 8, im Sommer 14, 15, 16 Stunden, entfleischte die bestialisch stinkenden Häute, wässerte, enthaarte, kelkte, ätzte, walkte sie, strich sie mit Beizkut ein, spaltete Holz, entrindete Birken und Eiben, stieg hinab in die von beißendem Dunst erfüllten Lohgruben, schichtete, wie es ihm die Gesellen befahlen, Häute und Rinden übereinander, streute zerquetschte Galläpfel aus, überdeckte den entsetzlichen Scheiterhaufen mit Eibenzweigen und Erde. Jahre später musste er ihn dann wieder ausbuddeln und die zu gegerbtem Leder mumifizierten Hautleichen aus ihrem Grab holen. Wenn er nicht heute ein- oder ausgrub, dann schleppte er Wasser. Monatelang schleppte er Wasser vom Fluss herauf, immer zwei Eimer, hunderte von Eimern am Tag, denn das Gewerbe verlangte Unmengen von Wasser zum Waschen, zum Weichen, zum Brühen, zum Färben. Monatelang hatte er keine trockene Faser mehr am Leibe, vor lauter Wasser tragen. Abends troffen ihm die Kleider von Wasser und seine Haut war kalt, weich und aufgeschwemmt wie Waschleder. Nach einem Jahr dieser mehr tierischen als menschlichen Existenz bekam er den Milzbrand, eine gefürchtete Gerberkrankheit, die üblicherweise tödlich verläuft. Grimal hatte ihn schon abgeschrieben und sah sich nach Ersatz um. Nicht ohne Bedauern übrigens, denn einen genügsameren und leistungsfähigeren Arbeiter als diesen Grenouille hatte er noch nie gehabt. Entgegen aller Erwartung jedoch überstand Grenouille die Krankheit. Ihm blieben nur die Narben der großen schwarzen Karbunkel hinter den Ohren, am Hals und an den Wangen, die ihn entstellten und noch hässlicher machten, als er ohnehin schon war. Ihm blieb ferner unschätzbarer Vorteil, eine Resistenz gegen den Milzbrand, so dass er von nun an sogar mit rissigen und blutigen Händen die schlechtesten Häute entfleischen konnte, ohne Gefahr zu laufen, sich erneut anzustecken. Dadurch unterschied er sich nicht nur von den Lehrlingen und Gesellen, sondern auch von seinen eigenen potenziellen Nachfolgern. Und weil er nun nicht mehr so leicht zu ersetzen war wie ehedem, stieg der Wert seiner Arbeit und damit der Wert seines Lebens. Plötzlich musste er nicht mehr auf der nackten Erde schlafen, sondern durfte sich im Schuppen ein Holzlager bauen, bekam Stroh darauf geschüttet und eine eigene Decke. Zum Schlafen sperrte man ihn nicht mehr ein. Das Essen war auskömmlicher. Grimal hielt ihn nicht mehr wie irgendein Tier, sondern wie ein nützliches Haustier. Als er 12 Jahre alt war, gab ihm Grimal den halben Sonntag frei und mit 13 durfte er sogar wochentags am Abend nach der Arbeit eine Stunde lang weggehen und tun, was er wollte. Er hatte gesiegt, denn er lebte. Und er besaß ein Quantum von Freiheit, das genügte, um weiterzuleben. Die Zeit des Überwinterns war vorbei. Der Zeck Grenouille regte sich wieder, er witterte Morgenluft, die Jagdlust packte ihn. Das größte Geruchsrevier der Welt stand ihm offen, die Stadt Paris. Es war wie im Schlaraffenland. Allein die nahegelegenen Viertel von Saint-Jacques-de-la-Boucherie und die von Saint-Eustache waren ein Schlaraffenland. In den Gassen seit ab der Rue Saint-Denis und an der Rue Saint-Martin lebten die Menschen so dicht beieinander, drängte sich Haus so eng an Haus, 5, 6 Stockwerke hoch, dass man den Himmel nicht sah und die Luft unten am Boden wie in feuchten Kanälen stand und vor Gerüchen starrte. Es mischten sich Menschen- und Tiergerüche, Dunst von Essen und Krankheit, von Wasser und Stein und Asche und Leder, von Seife und frisch gebackenem Brot und von Eiern, die man in Essig kochte, von Nudeln und blank gescheuertem Messing, von Salbei und Bier und Tränen, von Fett und nassem und trockenem Stroh. Tausende und Abertausende von Gerüchen bildeten einen unsichtbaren Brei, der die Schluchten der Gassen anfüllte, sich über den Dächern nur selten, unten am Boden niemals verflüchtigte. Die Menschen, die dort lebten, rochen in diesem Brei nichts Besonderes mehr. Er war ja aus ihnen entstanden und hatte sie wieder und wieder durchtränkt. Er war ja die Luft, die sie atmeten und von der sie lebten. Er war wie eine langgetragene warme Kleidung, die man nicht mehr riecht und nicht mehr auf der Haut spürt. Grenouille aber roch alles wie zum ersten Mal. Und er roch nicht nur die Gesamtheit dieses Duftgemenges, sondern er spaltete es analytisch auf, in seine kleinsten und entferntesten Teile und Teilchen. Seine feine Nase entwirrte das Knäuel aus Dunst und Gestank zu einzelnen Fäden von Grundgerüchen, die nicht mehr weiter zerlegbar waren. Es machte ihm unsägliches Vergnügen, diese Fäden aufzudrüseln und aufzuspinnen. Oft blieb er stehen, an eine Hausmauer gelehnt oder in eine dunkle Ecke gedrängt, mit geschlossenen Augen, halb geöffnetem Mund und geblähten Nüstern. Still wie ein Raubfisch in einem großen, dunklen, langsam fließenden Wasser. Und wenn endlich ein Lufthauch ihm das Ende eines zarten Duftfadens zuspielte, dann stieß er zu und ließ nicht mehr los. Dann roch er nichts mehr als diesen einen Geruch, hielt ihn fest, zog ihn in sich hinein und bewahrte ihn in sich für alle Zeit. Es mochte ein altbekannter Geruch sein oder eine Variation davon. Es konnte aber auch ein ganz neuer sein, einer, der kaum oder gar keine Ähnlichkeit mit allem besaß, was er bis dahin gerochen, geschweige denn gesehen hatte. Der Geruch von gebügelter Seide etwa, der Geruch eines Tees von Quendel, der Geruch eines Stücks silberbestickten Brokats, der Geruch eines Korkens aus einer Flasche mit seltenem Wein, der Geruch eines Schildpattkamms. Hinter solchen ihm noch unbekannten Gerüchen war Grenouille her. Sie jagte er mit der Leidenschaft und Geduld eines Anglers und sammelte sie in sich. Wenn er sich am dicken Brei der Gassen satt gerochen hatte, ging er in luftigeres Gelände, wo die Gerüche dünner waren, sich mit Wind vermischten und entfalteten, fast wie ein Parfum. Auf den Platz der Hallen etwa, wo in den Gerüchen abends noch der Tag fortlebte, unsichtbar, aber so deutlich, als wuselten da noch im Gedränge die Händler, als stünden da noch die vollgepackten Körbe mit Gemüse und Eiern, die Fässer voll Wein und Essig, die Säcke mit Gewürzen und Kartoffeln und Mehl, die Kästen mit Nägeln und Schrauben, die Fleischtische, die Tische voll von Stoffen und Geschirr und Schuhsohlen und all den 100 anderen Dingen, die dort tagsüber verkauft wurden. Das ganze Getriebe war bis in die kleinste Einzelheit präsent in der Luft, die es hinterlassen hatte. Grenouille sah den ganzen Markt riechend, wenn man so sagen kann, und er roch ihn genauer, als mancher ihn sehen könnte, denn er nahm ihn im Nachhinein wahr und deshalb auf höhere Weise als Essenz, als den Geist von etwas Gewesenem, der nicht durch die üblichen Attribute der Gegenwart gestört war, als das in der Lärm, das Grelle, das Ekle aneinander der leibhaftigen Menschen. Oder er ging dorthin, wo man seine Mutter geköpft hatte zur Place du Grève, die wie eine große Zunge in den Fluss hinein leckte. Hier lagen ans Ufer gezogen oder an Pfosten verteut die Schiffe und rochen nach Kohle und Korn und Heu und feuchten Tauen. Und von Westen her kam durch diese einzige Schneise, die der Fluss durch die Stadt schnitt, ein breiter Windstrom und brachte Gerüche vom Land her, von den Wiesen bei Neuilly, von den Wäldern zwischen Saint-Germain und Versailles, von weit entfernt gelegenen Städten wie Rouen oder Caen und manchmal sogar vom Meer. Das Meer roch wie ein geblähtes Segel, an dem sich Wasser, Salz und eine kalte Sonne fingen. Es roch simpel, das Meer, aber zugleich roch es groß und einzigartig, so dass Grenouille zögerte, seinen Geruch aufzuspalten in das Fischige, das Salzige, das Wässrige, das Tangige, das Frische und so weiter. Er ließ den Geruch des Meeres lieber beisammen, verwahrte ihn als Ganzes im Gedächtnis und genoss ihn ungeteilt. Der Geruch des Meeres gefiel ihm so gut, dass er sich wünschte, ihn einmal rein und unvermischt und in solchen Mengen zu bekommen, dass er sich dran besaufen könnte. Und später, als er aus Erzählungen erfuhr, wie groß das Meer sei und dass man darauf tagelang mit Schiffen fahren konnte, ohne Land zu sehen, da war ihm nichts lieber als die Vorstellung, er säße auf so einem Schiff, hoch oben im Korb, auf dem vordersten Mast und flöge dahin durch den unendlichen Geruch des Meeres, der ja eigentlich gar kein Geruch war, sondern ein Atem, ein Ausatmen, das Ende aller Gerüche. Und löse sich auf vor Vergnügen in diesem Atem. Aber dahin sollte es nie kommen, denn Grenouille, der an der Place de Grève am Ufer stand und mehrmals einen kleinen Fetzen Meerwind, den er in die Nase bekommen hatte, aus- und einatmete, sollte das Meer, das eigentliche Meer, den großen Ozean, der im Westen lag, in seinem Leben niemals sehen und sich nie mit diesem Geruch vermischen dürfen. Das Viertel zwischen Saint-Eustache und dem Hôtel de Ville hat er bald so genau durchrochen, dass er sich darin bei stockfinsterer Nacht zurechtfand. Und so dehnte er sein Jagdgebiet aus, zunächst nach Westen hin zum Faubourg Saint-Honoré, dann die Rue Saint-Antoine hinauf bis zur Bastille und schließlich sogar auf die andere Seite des Flusses hinüber, in das Sorbonne-Viertel und in den Faubourg Saint-Germain, wo die reichen Leute wohnten. Durch die Eisengitter der Toreinfahrten roch es nach Kutschenleder und nach dem Puder in den Perücken der Pagen, und über die hohen Mauern hinweg strich aus den Gärten der Duft des Ginsters und der Rosen und der frisch geschnittenen Liguster. Hier war es auch, dass Grenouille zum ersten Mal Parfums im eigentlichen Sinn des Wortes roch. Einfache Lavendel- oder Rosenwässer, mit denen bei festlichen Anlässen die Springbrunnen der Gärten gespeist wurden, aber auch komplexere, kostbarere Düfte von Moschustinktur, gemischt mit dem Öl von Neroli und Tuberose, Jonquille, Jasmin oder Zimt, die abends wie ein schweres Band hinter den Equipagen herwehten. Er registrierte diese Düfte, wie er profane Gerüche registrierte, mit Neugier, aber ohne besondere Bewunderung. Und zwar merkte er, dass es die Absicht der Parfums war, berauschend und anziehend zu wirken, und er erkannte die Güte der einzelnen Essenzen, aus denen sie bestanden, aber als Ganzes erschienen sie ihm doch eher grob und plump, mehr zusammengepanscht als komponiert, und er wusste, dass er ganz andere Wohlgerüche würde herstellen können, wenn er nur über die gleichen Grundstoffe verfügte. Viele dieser Grundstoffe kannte er schon, von den Blumen- und Gewürzständen des Marktes her. Andere waren ihm neu, und diese filterte er aus den Duftgemischen heraus und bewahrte sie namenlos im Gedächtnis. Amber, Zibet, Patchouli, Sandelholz, Bergamotte, Vetiver, Opoponax, Benzoe, Hopfenblüte, Bibergeil. Wählerisch ging er nicht vor. Zwischen dem, was landläufig als guter oder schlechter Geruch bezeichnet wurde, unterschied er nicht, noch nicht. Er war gierig. Das Ziel seiner Jagden bestand darin, schlichtweg alles zu besitzen, was die Welt an Gerüchen zu bieten hatte. Und die einzige Bedingung war, dass die Gerüche neu seien. Der Duft eines schweißenden Pferds galt ihm ebenso viel wie der zarte grüne Geruch schwellender Rosenknospen, der stechende Gestank einer Wanze nicht weniger als der Dunst von gespicktem Kalbsbraten, der aus den Herrschaftsküchen quoll. Alles, alles fraß er, saugte er in sich hinein. Und auch in der synthetisierenden Geruchsküche seiner Fantasie, in der er ständig neue Duftkombinationen zusammenstellte, herrschte noch kein ästhetisches Prinzip. Es waren Bizarrerien, die er schuf und alsbald wieder zerstörte, wie ein Kind, das mit Bauklötzen spielt, erfindungsreich und destruktiv, ohne erkennbares, schöpferisches Prinzip. Am 1. September 1753, dem Jahrestag der Thronbesteigung des Königs, ließ die Stadt Paris am Pont Royal ein Feuerwerk abbrennen. Es war nicht so spektakulär wie das Feuerwerk zur Feier der Verehelichung des Königs oder wie jenes legendäre Feuerwerk aus Anlass der Geburt des Dauphins, aber es war immerhin ein sehr beeindruckendes Feuerwerk. Man hatte goldene Sonnenräder auf die Masten der Schiffe montiert, von der Brücke spielen sogenannte Feuerstiere einen brennenden Sternenregen in den Fluss, und während all überall unter betäubendem Lärm Petarden platzten und Knallfrösche über das Pflaster zuckten, stiegen Raketen in den Himmel und malten weiße Lilien an das schwarze Firmament. Eine viel tausendköpfige Menge, welche sowohl auf der Brücke als auch auf den Quais zu beiden Seiten des Flusses versammelt war, begleitete das Spektakel mit begeisterten A's und O's und Bravos und sogar mit Vivats, obwohl der König seinen Thron schon vor 38 Jahren bestiegen und den Höhepunkt seiner Beliebtheit längst überschritten hatte. So viel vermag ein Feuerwerk. Grenouille stand stumm im Schatten des Pavillon de Fleurs, am rechten Ufer dem Pont Royal gegenüber. Er rührte keine Hand zum Beifall, er schaute nicht einmal hin, wenn die Raketen aufstiegen. Er war gekommen, weil er glaubte, irgendetwas Neues erschnuppern zu können. Aber es stellte sich bald heraus, dass das Feuerwerk geruchlich nichts zu bieten hatte. Was da in verschwenderischer Vielfalt funkelte und sprühte und krachte und pfiff, hinterließ ein höchst eintöniges Duftgemisch von Schwefel, Öl und Salpeter. Er war schon im Begriff, die langweilige Veranstaltung zu verlassen, um an der Galerie des Louvre entlang heimwärts zu gehen, als ihm der Wind etwas zutrug. Etwas Winziges, kaum Merkliches, ein Bröselchen, ein Duftatom, nein, noch weniger, eher die Ahnung eines Dufts als einen tatsächlichen Duft und zugleich doch die sichere Ahnung von etwas nie Gerochenem. Er trat wieder zurück an die Mauer, schloss die Augen und blähte die Nüstern. Der Duft war so ausnehmend zart und fein, dass er ihn nicht festhalten konnte. Immer wieder entzog er sich der Wahrnehmung, wurde verdeckt vom Pulverdampf der Petarden, blockiert von den Ausdünstungen der Menschenmassen, zerstückelt und zerrieben von den tausend anderen Gerüchen der Stadt. Aber dann plötzlich war er wieder da. Ein kleiner Fetzen nur, eine kurze Sekunde lang, als herrliche Andeutung zu riechen. Und verschwand alsbald. Grenouille litt Qualen. Zum ersten Mal war es nicht nur sein gieriger Charakter, dem eine Kränkung widerfuhr, sondern tatsächlich sein Herz, das litt. Ihm schwante sonderbar, dieser Duft sei der Schlüssel zur Ordnung aller anderen Düfte. Man habe nichts von den Düften verstanden, wenn man diesen einen nicht verstand. Und er, Grenouille, hätte sein Leben verpfuscht, wenn es ihm nicht gelänge, diesen einen zu besitzen. Er musste ihn haben. Nicht um des schieren Besitzes, sondern um der Ruhe seines Herzens willen. Ihm wurde fast schlecht vor Aufregung. Er hatte noch nicht einmal herausbekommen, aus welcher Richtung der Duft überhaupt kam. Manchmal dauerten die Intervalle, ehe ihm wieder ein Fetzchen zugeweht wurde, minutenlang, und jedes Mal überfiel ihn die grässliche Angst, er hätte ihn auf immer verloren. Endlich rettete er sich in den verzweifelten Glauben, der Duft komme vom anderen Ufer des Flusses, irgendwoher aus südöstlicher Richtung. Er löste sich von der Mauer des Pavillon de Fleurs, tauchte in die Menschenmenge ein und bahnte sich seinen Weg über die Brücke. Alle paar Schritte blieb er stehen, stellte sich auf die Zehenspitzen, um über die Köpfe der Menschen hinweg zu schnuppern, roch zunächst nichts vor lauter Erregung, roch dann endlich doch etwas, erschnupperte sich den Duft, stärker sogar als zuvor, wusste sich auf der richtigen Fährte, tauchte unter, wühlte sich weiter durch die Menge der Gaffer und der Feuerwerker, die alle Augenblicke ihre Fackeln an die Lunten der Raketen hielten, verlor im beißenden Qualm des Pulvers seinen Duft, geriet in Panik, stieß und rempelte weiter und wühlte sich fort, erreichte nach endlosen Minuten das andere Ufer, das Hotel de Mailly, den Quai Malaquais, die Einmündung der Rue de Seine. Hier blieb er stehen, sammelte sich und roch. Er hatte ihn. Er hielt ihn fest. Wie ein Band kam der Geruch die Rue de Seine herabgezogen, unverwechselbar deutlich, dennoch weiterhin sehr zart und sehr fein. Grenouille spürte, wie sein Herz pochte, und er wusste, dass es nicht die Anstrengung des Laufens war, die es pochen machte, sondern seine erregte Hilflosigkeit vor der Gegenwart dieses Geruches. Er versuchte, sich an irgendetwas Vergleichbares zu erinnern und musste alle Vergleiche verwerfen. Dieser Geruch hatte Frische, aber nicht die Frische der Limetten oder Pomeranzen, nicht die Frische von Myrrhe oder Zimt oder Krauseminze oder Birken oder Kampfer oder Kiefernadeln, nicht von Mairegen oder Frostwind oder von Quellwasser. Und er hatte zugleich Wärme, aber nicht wie Bergamotte, Zypresse oder Moschus, nicht wie Jasmin und Narzisse, nicht wie Rosenholz und nicht wie Iris. Dieser Geruch war eine Mischung aus beidem, aus Flüchtigem und Schwerem, keine Mischung davon, eine Einheit. Und dazu gering und schwach und dennoch solid und tragend, wie ein Stück dünner, schillernder Seide. Und auch wieder nicht wie Seide, sondern wie honigsüße Milch, in der sich Biskuit löst. was ja nun beim besten Willen nicht zusammenging, Milch und Seide. Unbegreiflich, dieser Duft, unbegreiflich, in keiner Weise einzuordnen. Es durfte ihn eigentlich gar nicht geben. Und doch war er da, in herrlichster Selbstverständlichkeit. Grenouille folgte ihm mit bänglich pochendem Herzen, denn er ahnte, dass nicht er dem Duft folgte, sondern dass der Duft ihn gefangen genommen hatte und nun unwiderstehlich zu sich zog. Er ging die Rue de Seine hinauf. Niemand war auf der Straße. Die Häuser standen leer und still, die Leute waren unten am Fluss beim Feuerwerk. Kein hektischer Menschengeruch störte, kein beißender Pulvergestank. Die Straße duftete nach den üblichen Düften von Wasser, Kot, Ratten und Gemüseabfall. Darüber aber schwebte zart und deutlich das Band, das Grenouille leitete. Nach wenigen Schritten war das wenige Nachtlicht des Himmels von den hohen Häusern verschluckt, und Grenouille ging weiter im Dunkeln. Er brauchte nichts zu sehen. Der Geruch führte ihn sicher. Nach 50 Metern bog er rechts ab in die Rue de Marais, eine womöglich noch dunklere, kaum eine Armspanne breite Gasse. Sonderbarerweise wurde der Duft nicht sehr viel stärker, er wurde nur reiner. Und dadurch, durch seine immer größer werdende Reinheit, bekam er eine immer mächtigere Anziehungskraft. Grenouille ging ohne eigenen Willen. An einer Stelle zog ihn der Geruch hart nach rechts, scheinbar mitten in die Mauer eines Hauses hinein. Ein niedriger Gang tat sich auf, der in den Hinterhof führte. Traumwandlerisch durchschritt Grenouille diesen Gang, durchschritt den Hinterhof, bog um eine Ecke, gelangte in einen zweiten, kleineren Hinterhof, und hier nun endlich war Licht. Der Platz umfasste nur wenige Schritte im Geviert. An der Mauer sprang ein schräges Holzdach vor, auf einem Tisch darunter klebte eine Kerze. Ein Mädchen saß an diesem Tisch und putzte Mirabellen. Sie nahm die Früchte aus einem Korb zu ihrer Linken, entstielte und entkernte sie mit einem Messer und ließ sie in einen Eimer fallen. Sie mochte 13, 14 Jahre alt sein. Grenouille blieb stehen. Er wusste sofort, was die Quelle des Duftes war, den er über eine halbe Meile hinweg bis ans andere Ufer des Flusses gerochen hatte. Nicht dieser schmuddelige Hinterhof, nicht die Mirabellen. Die Quelle war das Mädchen. Für einen Moment war er so verwirrt, dass er tatsächlich dachte, er habe in seinem Leben noch nie etwas so Schönes gesehen wie dieses Mädchen. Dabei sah er nur ihre Silhouette von hinten gegen die Kerze. Er meinte natürlich, er habe noch nie so etwas Schönes gerochen. Aber da er doch Menschengerüche kannte, viele tausende Gerüche von Männern, Frauen, Kindern, wollte er nicht begreifen, dass ein so exquisiter Duft einem Menschen entströmen konnte. Üblicherweise rochen Menschen nichtssagend oder miserabel. Kinder rochen fad, Männer urinös, nach scharfem Schweiß und Käse, Frauen nach ranzigem Fett und verderbendem Fisch. Durchaus uninteressant, abstoßend rochen die Menschen. Und so geschah es, dass Grenouille zum ersten Mal in seinem Leben seiner Nase nicht traute und die Augen zu Hilfe nehmen musste, um zu glauben, was er roch. Die Sinnesverwirrung dauerte freilich nicht lange. Es war tatsächlich nur ein Augenblick, den er benötigte, um sich optisch zu vergewissern und sich alsdann desto rückhaltloser den Wahrnehmungen seines Geruchssinnes hinzugeben. Nun roch er, dass sie ein Mensch war. Roch den Schweiß ihrer Achseln, das Fett ihrer Haare, den Fischgeruch ihres Geschlechts. Und roch mit größtem Wohlgefallen. Ihr Schweiß duftete so frisch wie Meerwind, der Talg ihrer Haare so süß wie Nussöl, ihr Geschlecht wie ein Bouquet von Wasserlilien, die Haut wie Aprikosenblüte. Und die Verbindung all dieser Komponenten ergab ein Parfum, so reich, so balanciert, so zauberhaft, dass alles, was Grenouille bisher an Parfums gerochen, alles, was er selbst in seinem Innern an Geruchsgebäuden spielerisch erschaffen hatte, mit einem Mal zu schierer Sinnlosigkeit verkam. 100.000 Düfte schienen nichts mehr wert vor diesem einen Duft. Dieser eine war das höhere Prinzip, nach dessen Vorbild sich die anderen ordnen mussten. Er war die reine Schönheit. Für Grenouille stand fest, dass ohne den Besitz des Duftes sein Leben keinen Sinn mehr hatte. Bis in die kleinste Einzelheit, bis in die letzte, zarteste Verästelung musste er ihn kennenlernen. Die bloße, komplexe Erinnerung an ihn genügte nicht. Er wollte wie mit einem Prägestempel das apotheotische Parfum ins Kuddelmuddel seiner schwarzen Seele pressen, es haargenau erforschen und fortan nur noch nach den inneren Strukturen dieser Zauberformel denken, leben, riechen. Er ging langsam auf das Mädchen zu, immer näher, trat unter das Vordach und blieb einen Schritt hinter ihr stehen. Sie hörte ihn nicht. Sie hatte rote Haare und trug ein graues Kleid ohne Ärmel. Ihre Arme waren sehr weiß und ihre Hände gelb vom Saft der aufgeschnittenen Mirabellen. Grenouille stand über sie gebeugt und sog ihren Duft jetzt völlig unvermischt ein, so wie er aufstieg von ihrem Nacken, ihren Haaren, aus dem Ausschnitt ihres Kleides, und ließ ihn in sich hineinströmen wie einen sanften Wind. Ihm war noch nie so wohl gewesen. Dem Mädchen aber wurde es kühl. Sie sah Grenouille nicht, aber sie bekam ein banges Gefühl, ein sonderbares Frösteln, wie man es bekommt, wenn einen plötzlich eine alte, abgelegte Angst befällt. Ihr war, als herrsche da ein kalter Zug in ihrem Rücken, als habe jemand eine Türe aufgestoßen, die in einen riesengroßen, kalten Keller führt. Und sie legte ihr Küchenmesser weg, zog die Arme an die Brust und wandte sich um. Sie war so starr vor Schreck, als sie ihn sah, dass er viel Zeit hatte, ihr seine Hände um den Hals zu legen. Sie versuchte keinen Schrei, rührte sich nicht, tat keine abwehrende Bewegung. Er seinerseits sah sie nicht an. Ihr feines, Sommersprossen übersprenkeltes Gesicht, den roten Mund, die großen, funkelnd grünen Augen sah er nicht. Denn er hielt seine Augen fest geschlossen, während er sie würgte, und hatte nur die eine Sorge, von ihrem Duft nicht das Geringste zu verlieren. Als sie tot war, legte er sie auf den Boden, mitten in die Mirabellenkerne, riss ihr Kleid auf, und der Duftstrom wurde zur Flut. Sie überschwemmte ihn mit ihrem Wohlgeruch, er stürzte sein Gesicht auf ihre Haut und fuhr mit weit geblähten Nüstern von ihrem Bauch zur Brust, zum Hals, in ihr Gesicht und durch die Haare und zurück zum Bauch, hinab an ihr Geschlecht, an ihre Schenkel, an ihre weißen Beine. Er roch sie ab vom Kopf bis an die Zehen. Er sammelte die letzten Reste ihres Dufts am Kinn, im Nabel und in den Falten ihrer Armbeuge. Als er sie welk gerochen hatte, blieb er noch eine Weile neben ihr hocken, um sich zu versammeln. Denn er war übervoll von ihr. Er wollte nichts von ihrem Duft verschütten. Erst musste er die inneren Schotten dicht verschließen. Dann stand er auf und blies die Kerze aus. Um diese Zeit kamen die ersten Heimkehrer singend und vivat rufen die Rue de Seine herauf. Grenouille roch sich im Dunkeln auf die Gasse und zur Rue de Petit Augustin hinüber, die parallel zur Rue de Seine zum Fluss führte. Wenig später entdeckte man die Tote, Geschrei erhob sich, Fackeln wurden angezündet, die Wache kam. Grenouille war längst am anderen Ufer. In dieser Nacht erschien ihm sein Verschlag wie ein Palast und seine Bretterpritsche wie ein Himmelbett. Was Glück sei, hatte er in seinem Leben bisher nicht erfahren. Er kannte allenfalls sehr seltene Zustände von dumpfer Zufriedenheit. Jetzt aber zitterte er vor Glück und konnte vor lauter Glückseligkeit nicht schlafen. Ihm war, als würde er zum zweiten Mal geboren. Nein, nicht zum zweiten, zum ersten Mal. Denn bisher hatte er bloß animalisch existiert in höchst nebulöser Kenntnis seiner selbst. Mit dem heutigen Tag aber schien ihm, als wisse er endlich, wer er wirklich sei. Nämlich nichts anderes als ein Genie. Und dass sein Leben Sinn und Zweck und Ziel und höhere Bestimmung habe, nämlich keine geringere als die Welt der Düfte zu revolutionieren. Und dass er allein auf der Welt dazu alle Mittel besitze. Nämlich seine exquisite Nase, sein phänomenales Gedächtnis und als wichtigstes von allem den prägenden Duft dieses Mädchens aus der Rue de Marais, in welchem zauberformelhaft alles enthalten war, was einen großen Duft, was ein Parfum ausmachte. Zartheit, Kraft, Dauer, Vielfalt und erschreckende, unwiderstehliche Schönheit. Er hatte den Kompass für sein künftiges Leben gefunden. Und wie alle genialen Scheusale, denen durch ein äußeres Ereignis ein gerades Gleis ins Spiralenchaos ihrer Seelen gelegt wird, wich Grenouille von dem, was er als Richtung seines Schicksals erkannt zu haben glaubte, nicht mehr ab. Jetzt wurde ihm klar, weshalb er so zäh und verbissen am Leben hing. Er musste ein Schöpfer von Düften sein. Und nicht nur irgendeiner, sondern der größte Parfümeur aller Zeiten. Noch in derselben Nacht inspizierte er, wachend erst und dann im Traum, das riesige Trümmerfeld seiner Erinnerung. Er prüfte die Millionen und Abermillionen von Duftbauklötzen und brachte sie in eine systematische Ordnung. Gutes zu Gutem, Schlechtes zu Schlechtem, Feines zu Feinem, Grobes zu Grobem, Gestank zu Gestank, Ambrusisches zu Ambrusischem. Im Verlauf der nächsten Woche wurde diese Ordnung immer feiner, der Katalog der Düfte immer reichhaltiger und differenzierter, die Hierarchie immer deutlicher. Und bald schon konnte er beginnen, die ersten planvollen Geruchsgebäude aufzurichten. Häuser, Mauern, Stufen, Türme, Keller, Zimmer, geheime Gemächer. Eine täglich sich erweiternde, täglich sich verschönende und perfekter gefügte innere Festung der herrlichsten Duftkompositionen. Dass am Anfang dieser Herrlichkeit ein Mord gestanden hatte, war ihm, wenn überhaupt bewusst, vollkommen gleichgültig. An das Bild des Mädchens aus der Rue des Marais, an ihr Gesicht, an ihren Körper, konnte er sich schon nicht mehr erinnern. Er hatte ja das Beste von ihr aufbewahrt und sich zu eigen gemacht. Das Prinzip ihres Duftes. Zu jener Zeit gab es in Paris ein gutes Dutzend Parfümeuren. 6 von ihnen lebten am rechten Ufer, 6 am linken Ufer und einer akkurat dazwischen, nämlich auf dem Pont au Change, welcher das rechte Ufer mit der Île de la Cité verband. Diese Brücke war zu beiden Seiten so dicht mit 4-stöckigen Häusern bebaut, dass man beim Überschreiten den Fluss an keiner Stelle zu Gesicht bekam, sondern sich auf einer ganz normalen, fest fundierten und obendrein noch äußerst eleganten Straße wähnte. In der Tat galt der Pont au Change für eine der feinsten Geschäftsadressen der Stadt. Hier befanden sich die renommiertesten Läden. Hier saßen die Goldschmiede, die Ebenisten, die besten Perückenmacher und Taschner, die Verfertiger feinster Dessous und Strümpfe, Rahmenmacher, Reitstiefelhändler, Epaulettensticker, Goldknöpfegießer und Bankiers. Und hier lag auch das Geschäfts- und Wohnhaus des Parfümeurs und Handschuhmachers Giuseppe Baldini. Über sein Schaufenster spannte sich ein prächtiger, grün lackierter Baldachin. Daneben hing Baldinis Wappen, ganz in Gold, ein goldener Flakon, aus dem ein Strauß von goldenen Blumen wuchs. Und vor der Türe lag ein roter Teppich, der ebenfalls Baldinis Wappen trug, als goldene Stickerei. Öffnete man die Türe, dann erklang ein persisches Glockenspiel und 2 silberne Reiher begannen aus ihren Schnäbeln Veilchenwasser in eine vergoldete Schale zu speien, die ihrerseits die Flakonform von Baldinis Wappen besaß. Hinter dem Kontor aus hellem Buchsbaum aber stand Baldini selbst, alt und starr wie eine Säule, in silberbepuderter Perücke und blauem, goldbetressten Rock. Eine Wolke von Frangipani-Wasser, mit dem er sich allmorgendlich besprühte, umgab ihn geradezu sichtbar und rückte seine Person in nebelhafte Ferne. In seiner Unbeweglichkeit sah er aus wie sein eigenes Inventar. Nur wenn das Glockenspiel erklang und wenn die Reiher spien, beides geschah nicht allzu oft, würde plötzlich Leben in ihn kommen, würde seine Gestalt in sich zusammensinken, klein und wuselig werden und unter vielen Bücklingen hinter dem Kontor hervorgesaust kommen, so schnell, dass die Frangipani-Wasserwolke kaum zu folgen vermöchte und den Kunden bitten, Platz zu nehmen zur Vorführung erlesenster Düfte und Kosmetika. Baldini hatte deren Tausende. Sein Angebot reichte von Essence Absolue, Blütenölen, Tinkturen, Auszügen, Sekreten, Balsamen, Harzen und sonstigen Drogen in trockener, flüssiger oder wachsartiger Form, über diverse Pomaden, Pasten, Puder, Seifen, Cremes, Sachets, Bandolinen, Brillantinen, Bartwichsen, Warzentropfen und Schönheitspflästerchen bis hin zu Badewässern, Lotionen, Riechsalzen, Toilettenessigen und einer Unzahl echter Parfums. Doch Baldini begnügte sich nicht mit diesen Produkten der klassischen Schönheitspflege. Sein Ehrgeiz bestand darin, in seinem Laden alles zu versammeln, was irgendwie duftete oder in irgendeiner Weise dem Duft diente. Und so fanden sich neben Räucherpastillen, Räucherkerzen und Räucherbändern auch sämtliche Gewürze vom Anissamen bis zur Zimtrinde, Sirups, Liköre und Obstwässer, Weine aus Zypern, Malaga und Korinth, Honige, Kaffees, Tees, getrocknete und kandierte Früchte, Feigen, Bonbons, Schokoladen, Maronen, ja sogar eingelegte Kapern, Gurken und Zwiebeln und marinierter Thunfisch. Und dann wieder duftender Siegellack, parfümiertes Briefpapier, nach Rosenöl riechende Liebestinte, Schreibmappen aus spanischem Leder, Federhalter aus weißem Sandelholz, Kästchen und Truhen aus Zedernholz, Potpourris und Schalen für Blütenblätter, Weihrauchbehälter aus Messing, Flakons und Tiegelchen aus Kristall mit geschliffenen Stöpseln aus Bernstein, riechende Handschuhe, Taschentücher, mit Muskatblüte gefüllte Nähnadelkissen und moschusbedampfte Tapeten, die ein Zimmer länger als 100 Jahre mit Duft erfüllen konnten. Natürlich hatten all diese Waren nicht im pompösen, zur Straße oder zur Brücke hingelegenen Laden Platz, und so mussten in Ermangelung eines Kellers nicht nur der Speicher des Hauses, sondern der gesamte erste und zweite Stock sowie fast sämtliche zum Fluss hingelegenen Räume des Erdgeschosses als Lager dienen. Die Folge davon war, dass im Hause Baldini ein unbeschreibliches Chaos von Düften herrschte. So erlesen die Qualität der einzelnen Produkte war, denn Baldini kaufte nur allererste Qualität, so unerträglich war ihr geruchlicher Zusammenklang, gleich einem tausendköpfigen Orchester, in welchem jeder Musiker eine andere Melodie, fortissimo, spielt. Baldini selbst und seine Angestellten waren gegen dieses Chaos abgestumpft, wie alternde Dirigenten, die ja sämtlich schwerhörig sind. Und auch seine Frau, die im dritten Stock wohnte und diesen erbittert gegen ein weiteres Vordringen der Lagerräume verteidigte, nahm die vielen Gerüche kaum noch als störend wahr. Anders der Kunde, der zum ersten Mal Baldinis Laden betrat. Ihm schlug das herrschende Duftgemisch wie eine Faust ins Gesicht, machte ihn je nach Konstitution exaltiert oder benommen, verwirrte in jedem Fall seine Sinne derart, dass er oft nicht mehr wusste, weshalb er überhaupt gekommen war. Laufburschen vergaßen ihre Bestellungen. Trutzigen Herren wurde es mulmig, und manche Dame erlitt einen halb hysterischen, halb klaustrophobischen Anfall, sank in Ohnmacht und konnte nur noch mit schärfstem Riechsalz aus Nelkenöl, Ammoniak und Kampfersprit wiederhergestellt werden. Unter diesen Umständen war es eigentlich nicht verwunderlich, dass das persische Glockenspiel von Giuseppe Baldinis Ladentüre immer seltener erklang und die silbernen Reiher immer seltener spien. »Chenier!« rief Baldini hinter dem Kontor hervor, wo er seit Stunden säulenstarr gestanden und die Türe angestarrt hatte. »Ziehen Sie Ihre Perücke an!« Und zwischen Olivenölfässern und hängenden Schinken aus Bayonne erschien Chenier, Baldinis Geselle, etwas jünger als dieser, aber auch schon ein alter Mann, und kam nach vorn in die feinere Abteilung des Ladens. Er zog seine Perücke aus der Rocktasche und stülpte sie sich über. »Sie gehen aus, Herr Baldini.« »Nein«, sagte Baldini, »ich werde mich für einige Stunden in mein Arbeitszimmer zurückziehen und wünsche absolut nicht gestört zu werden.« »Ah, ich verstehe. Sie entwerfen ein neues Parfum.« »So ist es. Zur Beduftung einer spanischen Haut für den Grafen Veramont. Er verlangt etwas vollkommen Neues. Er verlangt etwas wie, ich glaube, es hieß Amour und Psyche, was er verlangte, und stammt angeblich von diesem Stümper aus der Rue Saint-Martin, Prédésard, diesem Plessis. Ja, Pellissier, richtig. So heißt der Stümper. Amor und Psyche von Pellissier. Kennen Sie es? Ja, ja, doch, doch. Man riecht es jetzt überall, an jeder Straßenecke riecht man es. Aber wenn Sie mich fragen, nichts Besonderes. Es kann sich bestimmt in keiner Weise messen mit dem, welches Sie komponieren werden, Herr Baldini. Natürlich nicht. Es riecht äußerst gewöhnlich, dieses Amor und Psyche. Vulgär? Durchaus vulgär, wie alles von Pellissier. Ich glaube, es ist Limettenöl darin. Wirklich? Was noch? Orangenblütenessenz vielleicht und vielleicht Rosmarintinktur. Aber ich kann es nicht sicher sagen. Es ist mir auch völlig gleichgültig. Natürlich. Es ist mir schnurzegal, was der Stümper Pellissier in sein Parfum gepanscht hat. Ich werde mich nicht einmal davon inspirieren lassen. Da haben Sie recht, Monsieur. Wie Sie wissen, lasse ich mich nie inspirieren. Wie Sie wissen, erarbeite ich meine Parfums. Ich weiß, Monsieur. Gebäre sie allein aus mir. Ich weiß. Und ich gedenke für den Grafen Veramont etwas zu kreieren, was wirklich Furore macht. Davon bin ich überzeugt, Herr Baldini. Sie übernehmen den Laden. Ich brauche Ruhe. Halten Sie mir alles vom Leibe, Genie. Und damit schlurfte er, nun gar nicht mehr statuärisch, sondern wie es seinem Alter zukam, gebeugt, ja fast wie geprügelt davon, und stieg langsam die Treppe zum ersten Stock hinauf, wo sein Arbeitszimmer lag. Genie nahm den Platz hinterm Kontor ein, stellte sich genauso hin, wie zuvor der Meister gestanden hatte, und schaute mit starrem Blick zur Türe. Er wusste, was in den nächsten Stunden passieren würde, nämlich gar nichts im Laden und oben im Arbeitszimmer Baldinis die übliche Katastrophe. Baldini würde seinen blauen, von Frangipani wasserdurchtränkten Rock ausziehen, sich an den Schreibtisch setzen und auf eine Eingebung warten. Diese Eingebung würde nicht kommen. Er würde hierauf an den Schrank mit den Hunderten von Probefläschchen eilen und aufs Geratewohl etwas zusammenmixen. Diese Mischung würde missraten. Er würde fluchen, das Fenster aufreißen und sie den Fluss hinunterwerfen. Er würde etwas anderes probieren. Auch das würde missraten. Er würde nun schreien und toben und in dem schon betäubend riechenden Zimmer einen Heulkrampf bekommen. Er würde gegen 7 Uhr abends elend herunterkommen, zittern und weinen und sagen, Genier, ich habe keine Nase mehr, ich kann das Parfum nicht gebären, ich kann die spanische Haut für den Grafen nicht liefern, ich bin verloren, ich bin innerlich tot, ich will sterben, bitte, Genier, helfen Sie mir zu sterben. Und Genier würde vorschlagen, dass man zu Pellissier schickte, um eine Flasche Amor und Psyche, und Baldini würde zustimmen unter der Bedingung, dass kein Mensch von dieser Schande erführe. Genier würde schwören und nachts würden sie heimlich das Leder für den Grafen Veramont mit dem fremden Parfüm beduften. So würde es sein und nicht anders. Und Genier wünschte nur, er hätte das ganze Theater schon hinter sich. Baldini war kein großer Parfümeur mehr. Ja, früher. In seiner Jugend vor 30, 40 Jahren, da hatte er Ruse des Südens erfunden. Und Baldinis galantes Bouquet, zwei wirklich große Düfte, denen er sein Vermögen verdankte. Aber jetzt war er alt und verbraucht und kannte die Moden der Zeit nicht mehr und den neuen Geschmack der Menschen. Und wenn er überhaupt noch einmal einen eigenen Duft zusammenstoppelte, dann war es vollkommen demodiertes, unverkäufliches Zeug, dass sie ein Jahr später 10-fach verdünnten und als Springbrunnenwasserzusatz verhökerten. Schade um ihn, dachte Genier und überprüfte den Sitz seiner Perücke im Spiegel. Schade um den alten Baldini. Schade um sein schönes Geschäft, denn er wird's herunterbringen. Und schade um mich, denn bis er's heruntergebracht haben wird, bin ich zu alt, um es zu übernehmen. Zwar hatte Giuseppe Baldini seinen duftenden Rock ausgezogen, aber nur aus alter Gewohnheit. Der Duft des Frangipani-Wassers störte ihn schon längst nicht mehr beim Riechen. Er trug ihn ja schon seit Jahrzehnten mit sich herum und nahm ihn überhaupt nicht mehr wahr. Er hatte auch die Türe des Arbeitszimmers zugeschlossen und sich Ruhe ausgebeten, aber er setzte sich nicht an den Schreibtisch, um zu grübeln und auf eine Eingebung zu warten. denn er wusste viel besser als Chenier, dass er keine Eingebung haben würde. Er hatte nämlich noch nie eine gehabt. Zwar war er alt und verbraucht, das stimmte, und auch kein großer Parfümeur mehr, aber er wusste, dass er im Leben noch nie einer gewesen war. Rose des Südens hatte er von seinem Vater geerbt. Und das Rezept für Baldinis galantes Bouquet einem durchreißenden Genueser Gewürzhändler abgekauft. Die übrigen seiner Parfums waren altbekannte Gemische. Erfunden hatte er noch nie etwas. Er war kein Erfinder. Er war ein sorgfältiger Verfertiger von bewährten Gerüchen. Wie ein Koch war er, der mit Routine und guten Rezepten eine große Küche macht. Und doch noch nie ein eigenes Gericht erfunden hat. Den ganzen Hokuspokus mit Labor und Experimentieren und Inspiration und Geheimnistuerei führte er nur auf, weil das zum ständischen Berufsbild eines Maître Parfumeur Egantier gehörte. Ein Parfümeur, das war ein halber Alchemist, der Wunder schuf. So wollten es die Leute. Gut so. Dass seine Kunst ein Handwerk war, wie jedes andere auch, das wusste nur er selbst. Und das war sein Stolz. Er wollte gar kein Erfinder sein. Erfindung war ihm sehr suspekt, denn sie bedeutete immer den Bruch einer Regel. Er dachte auch gar nicht daran, für den Grafen Veramont ein neues Parfum zu erfinden. Er würde sich allerdings auch nicht am Abend von Chenier überreden lassen, Amour und Psyche von Pellissier zu besorgen. Er hatte es schon. Da stand es. Auf dem Schreibtisch vor dem Fenster. In einem kleinen Glasflakon mit geschliffenem Stöpsel. Schon vor ein paar Tagen hatte er es gekauft. Natürlich nicht persönlich. Er konnte doch nicht persönlich zu Pellissier gehen und ein Parfum kaufen, sondern durch einen Mittelsmann und dieser wieder durch einen Mittelsmann. Vorsicht war geboten. Denn Baldini wollte das Parfum nicht einfach zum Beduften der spanischen Haut verwenden. Dazu hätte die geringe Menge auch gar nicht ausgereicht. Er hatte etwas Schlimmeres im Sinn. Er wollte es kopieren. Das war übrigens nicht verboten, es war nur außerordentlich unfein. Das Parfum eines Konkurrenten heimlich nachzumachen und unter eigenem Namen zu verkaufen, war schrecklich unfein. Aber noch unfeiner war es, sich dabei ertappen zu lassen. Und darum durfte Chenier nichts davon wissen, denn Chenier war geschwätzig. Ach, wie schlimm, dass man sich als rechtschaffener Mann gezwungen sah, so krumme Wege zu gehen. Wie schlimm, dass man das Kostbarste, was man besaß, die eigene Ehre, auf so schäbige Weise befleckte. Aber was sollte er tun? Immerhin war der Graf Veramont ein Kunde, den er keinesfalls verlieren durfte. Er hatte ja ohnehin kaum noch einen Kunden. Er musste der Kundschaft ja schon wieder nachlaufen, wie zu Beginn der 20er Jahre, als er am Anfang seiner Karriere stand und mit dem Bauchladen durch die Straßen zog. Weiß Gott, kam er, Giuseppe Baldini, Inhaber der größten Duftstoffhandlung von Paris, in bester Geschäftslage, finanziell nur noch über die Runden, wenn er mit dem Köfferchen in der Hand Hausbesuche machte. Und das gefiel ihm gar nicht, denn er war schon weit über 60 und hasste es, in kalten Vorzimmern zu warten und alten Marquisen 1000 Blumen Wasser und 4 Räuber Essig vorzuführen oder ihnen eine Migränesalbe aufzuschwatzen. Außerdem herrschte in diesen Vorzimmern eine ganz ekelhafte Konkurrenz. Da war dieser Emporkömmling Brouet aus der Rue Dauphine, der von sich behauptete, er habe das größte Pomadenprogramm Europas. Oder Calto aus der Rue Mauconseil, der es zum Hoflieferanten der Comtesse von Artois gebracht hatte. Oder dieser völlig unberechenbare Antoine Pellissier aus der Rue Saint-André-des-Arts, der in jeder Saison einen neuen Duft lancierte, nach welchem die ganze Welt verrückt war. So ein Parfum von Pellissier konnte den ganzen Markt in Unordnung bringen. War in einem Jahr ungarisches Wasser in Mode und hatte sich Baldini entsprechend mit Lavendel, Bergamott und Rosmarin eingedeckt, um den Bedarf zu befriedigen. So kam Pellissier mit Erde Musk heraus, einem ultraschweren Moschusduft. Jeder Mensch musste plötzlich tierisch riechen. Und Baldini konnte sein Rosmarin zu Haarwassern verarbeiten und den Lavendel in Riechsäckchen nähen. Hatte er dagegen für das nächste Jahr entsprechende Mengen an Moschus, Zibet und Castoreum bestellt? So fiel es Pellissier ein, ein Parfum namens Waldblume zu kreieren, was prompt ein Erfolg wurde. Und hatte Baldini endlich in nächtelangen Versuchen oder durch hohe Bestechungsgelder herausgefunden, woraus Waldblume bestand, Da trumpfte Périssé schon wieder auf mit türkische Nächte oder Lissabonner Duft oder Bouquet de la Gour oder weiß der Teufel womit sonst. Dieser Mensch war auf jeden Fall in seiner zügellosen Kreativität eine Gefahr für das ganze Gewerbe. Man wünschte sich die Rigidität des alten Zunftrechts zurück. Man wünschte sich die drakonischsten Maßnahmen gegen diesen Aus-der-Reihe-Tanzer, gegen diesen Duft-Inflationär. Das Patent gehörte ihm entzogen, ein saftiges Berufsverbot auferlegt. Und überhaupt sollte der Kerl erst einmal eine Lehre machen, denn ein gelernter Parfümeur und Handschuhmachermeister war er nicht, dieser Pellissier. Sein Vater war nichts als ein Essigsieder gewesen. Und Essigsieder war auch Pellissier, nichts anderes. Und bloß weil er als Essigsieder berechtigt war, mit Spirituosen umzugehen, konnte er überhaupt ins Gehege der echten Parfümeure einbrechen und darin herumwüten wie ein Stinktier. Wozu brauchte man in jeder Saison einen neuen Duft? War das nötig? Das Publikum war früher auch sehr zufrieden gewesen mit Veilchenwasser und einfachen Blumenbouquets, die man vielleicht alle 10 Jahre einmal geringfügig änderte. Jahrtausende lang hatten die Menschen mit Weihrauch und Myrrhe, ein paar Balsamen, Ölen und getrockneten Würzkräutern vorlieb genommen. Und auch als sie gelernt hatten, mit Kolben und Alambic zu destillieren, vermittels Wasserdampf den Kräutern, Blumen und Hölzern das duftende Prinzip in Form von ätherischem Öl zu entreißen, es mit eichenen Pressen aus Samen und Kernen und Fruchtschalen zu quetschen oder mit sorgsam gefilterten Fetten den Blütenblättern zu entlocken, war die Zahl der Düfte noch bescheiden gewesen. Damals wäre eine Figur wie Pellissé gar nicht möglich gewesen. Denn damals brauchte es schon zur Erzeugung einer simplen Pomade Fähigkeiten, von denen sich dieser Essigpanscher gar nichts träumen ließ. Man musste nicht nur destillieren können, man musste auch Salbenmacher sein und Apotheker, Alchemist und Handwerker, Händler, Humanist und Gärtner zugleich. Man musste Hammelnierenfett von jungem Rindertalg unterscheiden können und ein Victoria-Veilchen von einem solchen aus Parma. Man musste die lateinische Sprache beherrschen. Man musste wissen, wann der Heliotrop zu ernten ist und wann das Pelargonium blüht und dass die Blüte des Jasmins mit aufgehender Sonne ihren Duft verliert. Von diesen Dingen hatte dieser Pellissier selbstredend keine Ahnung. Wahrscheinlich hatte er Paris noch nie verlassen, in seinem Leben blühenden Jasmin noch nie gesehen. Geschweige denn, dass er einen Schimmer von der gigantischen Schufterei besaß, deren es bedurfte, um aus 100.000 Jasminblüten einen kleinen Klumpen Konkret oder ein paar Tropfen Essence Absolue herauszuwringen. Wahrscheinlich kannte er nur diese, kannte Jasmin nur als konzentrierte dunkelbraune Flüssigkeit, die in einem kleinen Fläschchen neben vielen anderen Fläschchen, aus denen er seine Modeparfums mixte, im Tresorschrank stand. Nein, eine Figur wie dieser Schnösel Pellissier hätte in den guten alten handwerklichen Zeiten kein Bein auf den Boden gebracht. Dazu fehlte ihm alles. Charakter, Bildung, Genügsamkeit und der Sinn für zünftische Subordination. Seine parfümistischen Erfolge verdankt er einzig und allein einer Entdeckung, die vor nunmehr 200 Jahren der geniale Mauritius Frangipani, ein Italiener übrigens, gemacht hatte und die darin bestand, dass Duftstoffe in Weingeist löslich sind. Indem Frangipani seine Riechpülverchen mit Alkohol vermischte und damit ihren Duft auf eine flüchtige Flüssigkeit übertrug, hatte er den Duft befreit von der Materie. Hatte den Duft vergeistigt, den Duft als reinen Duft erfunden, kurz das Parfum erschaffen. Was für eine Tat, welch epochale Leistung. Vergleichbar wirklich nur den größten Errungenschaften des Menschengeschlechts, wie der Erfindung der Schrift durch die Assyrer, der euklidischen Geometrie, den Ideen des Plato, und der Verwandlung von Trauben in Wein durch die Griechen. Eine wahrhaft prometheische Tat. Und doch, wie alle großen Geistestaten, nicht nur Licht, sondern auch Schatten werfen und der Menschheit neben Wohltaten auch Verdruss und Elend bereiten, so hatte leider auch die herrliche Entdeckung Frangipanis üble Folgen Denn nun, da man gelernt hatte, den Geist der Blumen und Kräuter, der Hölzer, Harze und der tierischen Sekrete in Tinkturen festzubannen und auf Fläschchen abzufüllen, entglitt die Kunst des Parfümierens nach und nach den wenigen universalen handwerklichen Könnern und stand Quacksalbern offen, sofern sie nur eine leidlich feine Nase besaßen, wie zum Beispiel diesem Stinktier Pellissier. Ohne sich darum zu bekümmern, wie der wunderbare Inhalt seiner Fläschchen je entstanden war, konnte er einfach seinen olfaktorischen Launen folgen und zusammenmischen, was ihm gerade einfiel oder was das Publikum gerade wünschte. Bestimmt besaß dieser Bastard Pellissier mit seinen 35 Jahren schon jetzt ein größeres Vermögen als er, Baldini, es sich in der dritten Generation durch harte, beharrliche Arbeit endlich angehäuft hatte. Und Pellissiers nahm täglich zu, während seins, Baldinis, sich täglich verminderte. So etwas wäre früher doch gar nicht möglich gewesen. Dass ein angesehener Handwerker und eingeführter Kommerzant um seine schiere Existenz zu kämpfen hatte, das gab es doch erst seit wenigen Jahrzehnten. Seitdem überall und in allen Bereichen die hektische Neuerungssucht ausgebrochen ist, dieser hemmungslose Tatendrang, diese Experimentierwut, diese Großmannssucht im Handel, im Verkehr und in den Wissenschaften. Oder der Geschwindigkeitswahnsinn. Wozu brauchte man die vielen neuen Straßen, die überall gebuddelt wurden und die neuen Brücken? Wozu? War es von Vorteil, wenn man bis Lyon in einer Woche reisen konnte? Wem war daran gelegen? Wem nützte es? Oder über den Atlantik zu fahren, in einem Monat nach Amerika zu rasen? Als wäre man nicht jahrtausendelang sehr gut ohne diesen Kontinent ausgekommen. Was hatte der zivilisierte Mensch im Urwald der Indianer verloren? Oder bei den Negern? Sogar nach Lappland gingen sie, das lag im Norden, im ewigen Eise, wo Wilde lebten, die rohe Fische fraßen. Und noch einen weiteren Kontinent wollten sie entdecken, der angeblich in der Südsee lag, wo immer das war. Und wozu dieser Wahnsinn? Weil die anderen es auch taten, die Spanier. Die verfluchten Engländer, die impertinenten Holländer, mit denen man sich dann herumschlagen musste, was man sich überhaupt nicht leisten konnte. 300.000 Livre kostete so ein Kriegsschiff gut und gerne. Und versenkt ist es in 5 Minuten mit einem einzigen Kanonenschuss. Auf Nimmerwiedersehen. Bezahlt von unseren Steuern. Den 10. Teil auf alle Einkünfte verlangt der Herr Finanzminister neuerdings. Und das ist ruinös, auch wenn man diesen Teil nicht zahlt. Denn schon die ganze Geisteshaltung ist verderblich. Das Unglück des Menschen rührt daher, dass er nicht still in seinem Zimmer bleiben will, dort, wo er hingehört, sagt Pascal. Aber Pascal war ein großer Mann gewesen, ein Frangipani des Geistes, ein Handwerker recht eigentlich. Und ein solcher ist heute nicht mehr gefragt. Jetzt lesen Sie aufwieglerische Bücher von Hugenotten oder Engländern. Oder sie schreiben Traktate oder sogenannte wissenschaftliche Grußwerke, in denen sie alles und jedes in Frage stellen. Nichts soll mehr stimmen. Alles soll jetzt plötzlich anders sein. In einem Glas Wassers sollen neuerdings ganz kleine Tierchen schwimmen, die man früher nicht gesehen hat. Die Syphilis soll eine ganz normale Krankheit sein und keine Strafe Gottes mehr. Gott soll die Welt nicht an 7 Tagen erschaffen haben, sondern in Jahrmillionen, wenn er es überhaupt war. Die Wilden sind Menschen wie wir. Unsere Kinder erziehen wir falsch. Und die Erde ist nicht mehr rund wie bisher, sondern oben und unten platt wie eine Melone, als ob es darauf ankäme. In jedem Bereich wird gefragt und gebohrt und geforscht und geschnüffelt und herumexperimentiert. Es genügt nicht mehr, dass man sagt, was ist und wie es ist. Es muss jetzt alles noch bewiesen werden. Am besten mit Zeugen und Zahlen und irgendwelchen lächerlichen Versuchen. Diese Diderots und D'Alemberts und Voltaires und Rousseaus und wie die Schreiberlinge alle hießen. Sogar geistliche Herren sind darunter. Und Herren von Adel. Sie haben es wahrhaft geschafft, ihre eigene perfide Ruhelosigkeit, die schiere Lust am Nichtzufriedensein und des um alles in der Welt sich nicht begnügen Könnens, kurz das grenzenlose Chaos, das in ihren Köpfen herrscht, auf die gesamte Gesellschaft auszudehnen. Wo man hinsah, herrschte Hektik, Leute lasen Bücher, sogar Frauen. Priester hockten im Kaffeehaus. Und wenn die Polizei mal eingriff und einen dieser Oberschurken ins Gefängnis steckte, dann heulten die Verleger auf und reichten Petitionen ein. Und höchste Herren und Damen machten ihren Einfluss geltend, bis man ihn nach ein paar Wochen wieder freisetzte oder ins Ausland ziehen ließ, wo er dann hemmungslos weiter pamphletisierte. In den Salons palaverte man nur noch über Kometenbahnen und Expeditionen, über Hebelkraft und Newton, über Kanalbau, Blutkreislauf und den Durchmesser des Erdballs. Und selbst der König ließ sich irgendeinen neumodischen Unsinn vorführen. Eine Art künstliches Gewitter namens Elektrizität. Im Angesicht des ganzen Hofes rieb ein Mensch an einer Flasche und es funkte. Und seine Majestät, so hört man, zeigte sich tief beeindruckt. Unvorstellbar, dass sein Urgroßvater, der wahrhaft große Ludwig, unter dessen segensreicher Herrschaft Baldini lange Jahre noch das Glück hatte, gelebt zu haben, eine so lächerliche Demonstration vor seinen Augen geduldet hätte. Aber das war der Geist der neuen Zeit. Und böse würde alles enden, denn wenn man schon ungeniert und auf die frechste Art die Autorität von Gottes Kirche in Zweifel ziehen konnte, wenn man über die nicht minder gottgewollte Monarchie und die geheiligte Person des Königs sprach, als seien beide bloß variable Posten in einem ganzen Katalog von anderen Regierungsformen, die man nach Gusto auswählen könne, wenn man sich schließlich noch so weit verstieg, wie das geschah. Gott selbst, den Allmächtigen, ihn höchstpersönlich, als entbehrlich hinzustellen und allen Ernstes zu behaupten, es sei in Ordnung, Sitte und das Glück auf Erden, ohne ihn zu denken, rein aus der eingeborenen Moralität und der Vernunft der Menschen selber. Oh Gott, dann allerdings brauchte man sich nicht zu wundern, wenn sich alles von oben nach unten kehrte und die Sitten verlotterten und die Menschheit das Strafgericht dessen, den sie verleugnete, auf sich herabzog. Böse wird es enden. Der große Komet von 1681, über den Sie sich lustig gemacht haben, den Sie als nichts als einen Haufen von Sternen bezeichnet haben, er war eben doch ein warnendes Vorzeichen Gottes gewesen. Denn er hatte, jetzt wusste man es ja, ein Jahrhundert der Auflösung angezeigt, der Zersetzung, des geistigen und politischen und religiösen Sumpfes, den sich die Menschheit selber schuf, indem sie dereinst selbst versinken wird und in dem nur noch schillernde und stinkende Sumpfblüten gediehen, wie dieser Bellisee. Er stand am Fenster, der alte Mann Baldini, und schaute mit gehässigem Blick gegen die schräg stehende Sonne auf den Fluss hinaus. Lastkähne tauchten unter ihm auf und glitten langsam nach Westen auf den Pont Neuf und den Hafen vor den Galerien des Louvre zu. Keiner wurde hier gegen die Strömung heraufgestarkt. Sie nahmen den Flussarm auf der anderen Seite der Insel. Hier strömte alles nur weg. Die leeren und die beladenen Schiffe, die Ruderboote und die flachen Kähne der Fischer, das schmutzig braune Wasser und das golden gekröselte, alles strömte weg. Langsam, breit und unaufhaltsam. Und wenn Baldini ganz steil nach unten blickte, hart an der Hauswand entlang, dann war es, als söge das strömende Wasser die Fundamente der Brücke davon. Und es schwindelte ihm. Es war ein Fehler gewesen, das Haus auf der Brücke zu kaufen, und ein doppelter Fehler, eines auf der westlich gelegenen Seite zu nehmen. Nun hatte er dauernd den wegströmenden Fluss vor Augen. Und es war ihm, als ströme er selbst und sein Haus und sein in vielen Jahrzehnten erworbener Reichtum davon, wie der Fluss, und als sei er zu alt und zu schwach, sich noch gegen diese gewaltige Strömung zu stemmen. Manchmal, wenn er auf dem linken Ufer zu tun hatte, im Viertel um die Sorbonne oder bei Saint-Sulpice, dann ging er nicht über die Insel und den Pont Saint-Michel, sondern er nahm den längeren Weg über den Pont Neuf, denn diese Brücke war unbebaut. Und dann stellte er sich an die östliche Brüstung und schaute flussaufwärts, um wenigstens einmal alles auf sich zuströmen zu sehen. und für einige Augenblicke schwelgte er in der Vorstellung, die Tendenz seines Lebens habe sich umgekehrt, die Geschäfte florierten, die Familie gedieh, die Frauen flögen ihm zu und seine Existenz, statt zu zerrinnen, mehre und mehre sich. Aber dann, wenn er den Blick nur ein klein wenig hob, sah er in einigen hundert Metern Entfernung sein eigenes Haus, gebrechlich, schmal und hoch, auf dem Pont du Change. Und er sah das Fenster seines Arbeitszimmers im ersten Stock und sah sich selbst dort am Fenster stehen, sah sich hinaussehen auf den Fluss und das wegströmende Wasser beobachten, wie jetzt. Und damit war der schöne Traum verflogen. Und Baldini, auf dem Pont Neuf stehend, wandte sich ab, niedergeschlagen als zuvor, niedergeschlagen, wie jetzt, da er sich vom Fenster abwendete, zum Schreibtisch ging und sich setzte. Vor ihm stand der Flakon mit Bellissiers Parfum. Die Flüssigkeit schimmerte goldbraun im Sonnenlicht, klar, ohne die geringste Trübung, ganz unschuldig sah sie aus, wie heller Tee, und enthielt doch neben 4/5 Alkohol 1/5 eines geheimnisvollen Gemisches, das eine ganze Stadt in Aufregung versetzen konnte. Dieses Gemisch wiederum mochte aus 3 oder aus 30 verschiedenen Stoffen bestehen, die in einem ganz bestimmten, von unzähligen möglichen Volumenverhältnissen zueinander standen. Es war die Seele des Parfums. Soweit man bei einem Parfum dieses eiskalten Geschäftemachers Pellissier von Seele reden konnte. Und ihren Aufbau galt es nun herauszufinden. Baldini schneuzte sich sorgfältig die Nase und ließ die Jalousie am Fenster etwas herunter, denn das direkte Sonnenlicht war jedem Riechstoff und jeder feineren geruchlichen Konzentration abträglich. Aus der Schublade des Schreibtisches holte er ein frisches, weißes Spitzentaschentuch und entfaltete es. Dann öffnete er den Flakon durch eine leichte Drehung des Stöpsels. Den Kopf hielt er dabei weit zurück und kniff die Nasenflügel zusammen, denn er wollte um Gottes Willen nicht einen vorstellenden Geruchseindruck direkt aus der Flasche erwischen. Parfum musste in entfaltetem, luftigem Zustand gerochen werden, niemals konzentriert. Er sprenkelte einige Tropfen auf das Taschentuch, wedelte es durch die Luft, um den Alkohol davon zu jagen, und hielt es sich dann unter die Nase. Mit 3 ganz kurzen, ruckartigen Stößen riss er den Duft in sich hinein, wie ein Pulver, blies ihn sofort wieder aus, fächelte sich Luft zu, schnüffelte noch einmal im Dreierrhythmus und nahm zum Abschluss einen ganz tiefen Atemzug, den er langsam und mehrmals verhaltend, gleichsam ihn wie über eine lange, flache Treppe gleiten lassend, ausströmte. Er warf das Taschentuch auf den Tisch und ließ sich gegen die Sessellehne zurückfallen. Das Parfum war ekelhaft gut. Dieser miserable Pellissier war leider ein Könner, ein Meister, Gott sei's geklagt. Und wenn er 1000-mal nichts gelernt hatte. Baldini wünschte, es wäre von ihm, dieses Amor und Psyche. Es war keine Spur ordinär, absolut klassisch, rund und harmonisch war es. Und trotzdem faszinierend neu. Es war frisch, aber nicht reißerisch. Es war blumig, ohne schmalzig zu sein. Es besaß Tiefe, eine herrliche, haftende, schwelgerische, dunkelbraune Tiefe. Und war doch kein bisschen überladen oder schwülstig. Baldini stand fast ehrfürchtig auf und hielt sich das Taschentuch noch einmal unter die Nase. »Wunderbar, wunderbar«, murmelte er und schnüffelte gierig. »Es hat einen heiteren Charakter. Es ist lieblich, es ist wie eine Melodie. Es macht direkt gute Laune.« »Unsinn, gute Laune!« Und er schleuderte das Tüchlein wütend auf den Tisch zurück, wandte sich ab und ging in die hinterste Ecke des Zimmers, als schäme er sich seiner Begeisterung. Lächerlich, sich zu solchen Elogen hinreißen zu lassen, wie eine Melodie, heiter, wunderbar, gute Laune. Blödsinn, kindischer Blödsinn. Eindruck des Augenblicks, alter Fehler, Temperamentsfrage, wahrscheinlich italienisches Erbteil. Urteile nicht, solange du riechst. Das ist die erste Regel, Baldini, alter Schafskopf. Rieche, wenn du riechst, und urteile, wenn du gerochen hast. Amor und Psyche ist ein nicht unebenes Parfum, ein durchaus gelungenes Produkt, ein geschickt zusammengestelltes Machwerk, um nicht zu sagen ein Blendwerk. Und etwas anderes als ein Blendwerk war von einem Mann wie Pellissier auch gar nicht zu erwarten. Natürlich fabriziert ein Kerl wie Pellissier kein Dutzend Parfums. Der Schurke blendete mit höchster Könnerschaft, verwirrte den Geruchssinn mit perfekter Harmonie. Ein Wolf im Schafspelz klassischer Geruchskunst war dieser Mensch. Mit einem Wort ein Scheusal mit Talent. Und das war schlimmer als ein Pfuscher mit dem rechten Glauben. Aber du, Baldini, wirst dich nicht betören lassen. Du warst nur einen Augenblick lang überrascht vom ersten Eindruck des Machwerks. Aber weiß man denn, wie es in einer Stunde riechen wird? Wenn seine flüchtigsten Substanzen sich verflogen haben und sein Mittelbau hervortritt? Oder wie es heute Abend riechen wird, wenn nur noch jene schweren, dunklen Komponenten wahrzunehmen sind, die jetzt geruchlich wie im Zwielicht unter angenehmen Blütenschleiern liegen? Wart es ab, Baldini. Die zweite Regel sagt, das Parfum lebt in der Zeit. Es hat seine Jugend, seine Reife und sein Alter. Und nur wenn es in allen drei verschiedenen Lebensaltern auf gleich angenehme Weise Duft verströmt, ist es als gelungen zu bezeichnen. Wie oft hatten wir nicht schon den Fall, dass eine Mischung, die wir machten bei der ersten Probe, herrlich frisch roch, nach kurzer Zeit nach faulem Obst und endlich nur nach ekelhaft, nach reinem Zibet, das wir zu hoch dosierten. Vorsicht überhaupt mit Zibet! Ein Tropfen zu viel schafft Katastrophen, alte Fehlerquelle. Wer weiß, vielleicht hat Pellissier zu viel Zibet erwischt. Vielleicht bleibt bis heute Abend von seinem ambitiösen Amo und Psyche nur noch ein Hauch von Katzenpisse übrig. Wir werden's sehen. Wir werden's riechen. So wie ein scharfes Beil den Holzklotz in die kleinsten Scheite teilt, wird unsere Nase sein Parfum in jeder Einzelheit zerspalten. Dann wird sich zeigen, dass dieser angebliche Zauberduft auf sehr normalem, wohlbekanntem Weg entstanden ist. Wir, Baldini, Parfümeur, werden dem Essigmischer Pellissier auf die Schliche kommen. Wir werden ihm die Maske von der Fratze reißen und dem Neuerer beweisen, wozu das alte Handwerk in der Lage ist. Haargenau wird es ihm nachgemischt, sein modisches Parfum. Es wird unter unseren Händen neu entstehen, so perfekt kopiert, dass es der Windhund selbst nicht mehr von seinem eigenen unterscheiden kann. Nein, das genügt uns nicht, wir werden es noch verbessern. Wir werden ihm Fehler nachweisen und sie ausmerzen und es ihm auf diese Weise unter die Nase reiben. Du bist ein Pfuscher. Pellissier, ein kleiner Stinker, bist du ein Emporkömmling im Duftgewerbe und sonst nichts. An die Arbeit jetzt, Baldini. Die Nase geschärft und gerochen ohne Sentimentalität. Den Duft zerlegt nach den Regeln der Kunst. Bis heute Abend musst du im Besitz der Formel sein. Und er stürzte zurück an den Schreibtisch, holte Papier, Tinte und ein frisches Taschentuch heraus, legte sich alles zurecht und begann seine analytische Arbeit. Das geschah so, dass er das mit frischem Parfum getränkte Tuch rasch unter der Nase vorbeizog und aus der vorüberfliegenden Duftwolke den einen oder anderen Bestandteil aufzufangen suchte, ohne allzu sehr von der komplexen Mischung aller Teile abgelenkt zu sein, um dann, während er das Taschentuch mit ausgestrecktem Arm weit von sich hielt, den Namen des gefundenen Bestandteils rasch zu notieren und hierauf neuerdings das Tuch an der Nase vorbeifliegen zu lassen, das nächste Duftfragment zu erhaschen und so fort.